Ja, ich begrüße euch herzlich zur Podiumsdiskussion. Was ist eigentlich marxistisch an der kritischen Psychologie? Haben wir uns im Vorbereitungsprozess ab und zu gefragt und wir haben da auch gedacht, das wird immer so betont, ist ja eine marxistische Subjektwissenschaft und dann passiert uns das selbst oft, dass wir vor allem von Gründen, Subjektivität, Intersubjektivität sprechen, aber eigentlich gar nicht so genau sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Marxistische daran? Deshalb haben wir gedacht, das wäre interessant, das mal zu diskutieren. Ich würde gerne die Referentinnen und Referenten als politisch denkende und handelnde Menschen kurz vorstellen. Dann haben wir 4 Inputs, so von 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Kommentare einzubringen. Ja. Ganz außen sitzt Michael Zander. Er hat hier von 1992 bis 2003 Psychologie bzw. kritische Psychologie studiert. Seine politischen Anfänge waren in einer zapatistischen Soli-Gruppe. Er war Sympathisant und später auch Mitglied der PDS und ist 2002 still ausgetreten. Er hat mitgearbeitet unter anderem an der Zeitschrift Die Rote Luzi. Er war im Arbeitskreis kritische Marxistinnen und Marxisten aktiv und war Hochschulreferent des Asters hier an der FU. Seit 2007 ist er aktives Mitglied des Arbeitskreises Mit und ohne Behinderungen, AK-MOB, und organisiert seit 2013 das Berliner Bündnis Behindert und Verrückt feiern. Vielleicht habt ihr das dieses Jahr miterlebt in Berlin, eine Art Pride Parade. Und er ist Autor der Tageszeitung Junge Welt und da der Redakteur der Beilage Behindertenpolitik. Ja, Christina Keindl hier auf meiner linken Seite hat auch an der FU Psychologie studiert in den 90er Jahren, war sehr aktiv im Streik und in der Institutsbesetzung 1993 zum Erhalt der kritischen Wissenschaft, speziell des Psychologischen Institutes, was es heute ja nicht mehr gibt, und der Professur für kritische Psychologie. Sie war studentische Tutorin für kritische Psychologie und hat 1997 den Kongress Erkenntnis und Parteilichkeit zusammen mit Barbara Fried und Moritz Markert organisiert. Es war der letzte kritisch-psychologische Kongress. Sie war auch im Aster der FU aktiv in verschiedenen Funktionen, hat ihre Diplomarbeit übrigens zu der Rolle von Marxismus und kritischer Psychologie geschrieben und hat eine Promotion begonnen zu Neoliberalismus und Rechtsextremismus. Sie war ganz vielen Bereichen politisch aktiv. Ich greife jetzt nur mal ein paar Sachen raus. Zum Beispiel war sie in der Gruppe Soziale Kämpfe und dem bundesweiten Bündnis Wir zahlen nicht für eure Krise aktiv. Sie war Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ist seit 2012 Leiterin des Bereichs Strategie- und Grundsatzfragen der Partei Die Linke beim Bundesvorstand. Außerdem hat sie zuletzt, passend zu unserem Kongress, veröffentlicht Gegen den Neoliberalismus Andenken, linke Wissenschaftspolitik und sozialistische Perspektiven. Dann hier auf meiner Rechten Stefan Meritz. Er ist promovierter Diplom-Ingenieur und Informatiker, beschäftigt sich seit 1976 mit der kritischen Psychologie. 86. Oh, Entschuldigung, 86. Entschuldigung. Bis 1990 war er organisiert in verschiedenen marxistischen Studierendenverbänden und Parteien, die sich am Realsozialismus orientiert haben. Mittlerweile beschäftigt er sich eher mit der neuen Marx-Lektüre und der Wertkritik Und hat er eine Kritik am Arbeiterbewegungsmarxismus, hat sich abgewandt von der Klassentheorie und hat sich intensiv mit postfordistischen Produktionsweisen in der Industrie beschäftigt. Sehr wichtig war für ihn die Entdeckung der freien Software, später allgemeiner der Commons. Er hat, glaube ich, auch mitbegründet die Plattform Keimform. Richtig? Ja. dann hier. Viele haben ihn gestern schon kennengelernt oder waren beim Eröffnungsvortrag von Moritz Markert. Er war als Schüler mehrere Jahre Messdiener im katholischen St. Marien-Hospital, hat er mir erzählt, bei Brühl und im Bund Neudeutschland aktiv, eine Art katholischer Pfadfinderverein. Ja? Großes K, oder? Katholisch mit großem K. Okay. Er hat 7 Semester in Bonn Psychologie studiert und war da 17. Oh. 17. Und war da 3 Jahre Hochschulreferent bzw. stellvertretender AStA-Vorsitzender für den marxistischen Studentenbund Spartakus. Nach dem Studium kam er nach Berlin und hat sich mit der kritischen Psychologie beschäftigt, also sie erst hier kennengelernt und auch Klaus Holzkamp hier kennengelernt, hat das Forum Kritische Psychologie 1978 mitbegründet, war viele Jahre Redakteur des historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, was morgen ja auch noch vorgestellt wird, und war sehr lange im Vorstand des Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also wenn ihr euch als kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisieren wollt, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, seit vielen Jahren ist er Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ist hier an der FU außerplanmäßiger Professor. Das war's erstmal von mir, damit ihr so einen Eindruck habt, vom politischen Werdegang hier der Leute, die vorne sitzen, und Michael Zander beginnt jetzt mit einigen Thesen zum Verhältnis von kritischer Psychologie und Marxismus. Ja, schönen guten Abend. Für mich ist das auch eine offene Frage, was marxistisch an der kritischen Psychologie ist, und ich werfe diese Frage nicht aus denunziatorischen Gründen auf, sondern tatsächlich als offene Frage. Ein konkreter Anlass war, dass ich kürzlich das Buch von Georg Filbert, Marxismus in der Reihe Basiswissen im Papirossa Verlag gelesen habe, ein ganz, wie ich finde, ausgezeichnetes Buch. Und ich habe mich gefragt, wie die Grundlagen, die dort dargestellt werden, sich eigentlich zu der kritischen Psychologie verhalten. Und mir macht ein bisschen, oder ich meine wahrzunehmen, dass es eine Rezeption gibt, die sich von den marxistischen Grundlagen entfernt, wobei auch noch zu klären wäre, was sie eigentlich sind. Und daraus sind jetzt folgende Überlegungen entstanden. Also es ist ja so, dass was die Grundlagen der kritischen Psychologie betrifft, dort Begriffe aus verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen eingegangen sind, einfach weil man sich mit verschiedenen Ansätzen beschäftigt hat. Und zwar insbesondere sind das natürlich marxistische Begriffe, also zum Beispiel Grundlegung der Psychologie ist von Klassen die Rede oder auch von den Begriffen Lage und Position, die jemand in der Gesellschaft einnimmt. Es gibt ursprünglich psychoanalytische Begriffe, wie zum Beispiel Abwehr und Unbewusstes. Aber vor allem gibt es in der kritischen Psychologie auch Begriffe aus der Phänomenologie, nämlich die Begriffe Bedeutung, Subjekt, Intentionalität oder Gründe. Und in der Rezeption scheinen mir nun die phänomenologischen Begriffe gegenüber den anderen Begriffen zu überwiegen. Dass also im Mittelpunkt unserer Überlegungen hauptsächlich der Umstand rückt, dass wir sozusagen uns über Gründe Gedanken machen, und ich sehe da aber die Gefahr, dass das sozusagen, dass wir sozusagen ausschließlich subjektzentriert die kritische Psychologie interpretieren. Und die Frage ist, wie sich das zu den folgenden Überlegungen von Marx verhält. Unser Denken und Bewusstsein, das behauptet zumindest Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie, und jetzt kommt ein längeres Zitat, also ist abhängig von unseren Lebensbedingungen, und jetzt kommt ein längeres Zitat, aber das sind sozusagen die Grundüberlegung. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse. die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganz ungeheure Überbau langsam oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen, philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es von sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr das Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens erklären, ist das Verb, genau. Genau, das wäre sozusagen mal die erste These, die erste Frage, wie verhält sich das eigentlich zueinander? Zweitens, in der Erkenntnis von Handlungstheorie argumentiert der Marxismus historisch-materialistisch, das ist ungefähr das, was ich gerade dargelegt habe, in der Soziologie klassentheoretisch und in der Politik egalitär, sozialistisch. Und die sozialistische Orientierung übersetzt die kritische Psychologie sozusagen in psychologischer Dimension als gemeinsame Teilhabe an der Verfügung über die gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Und das muss natürlich konkretisiert werden, je nach Epoche oder innerkapitalistischer Epoche, in der wir leben, und ist zum Beispiel im fordistischen Kapitalismus anders als im heutigen postfordistischen. Christine hat sich da unter anderem auch in ihren Arbeiten mit beschäftigt. So, dritte These, in dem Maße, wie in der Rezeption der kritischen Psychologie der Materialismus aufgegeben wird, also was ich da in dem längeren Marx-Zitat habe, versucht zu erklären, fällt das Zitat Primat der objektiven Bestimmtheit weg. Das ist ein Holzkamp-Zitat. Übrig bleibt das angeblich freie Subjekt, die Sicht der Betroffenen, der Subjektstandpunkt etc. In unserem Handeln realisieren wir zwar Alternativen, aber wir sind doch insoweit determiniert, als in unsere Handlungen Bedingungen und Interessen eingehen, derer wir uns nicht bewusst sein müssen oder die wir auch nicht unmittelbar ändern können. Und insofern sind wir also durchaus determiniert, denke ich. Viertens, die Aussage, dass Menschen begründet und nicht bedingt handeln, ist also nur interessant und informativ als Gegenposition zu deterministischen Ansätzen in der Psychologie. Und wenn man aber kritische Psychologie darauf reduziert, dann weiß man irgendwann nicht mehr zu sagen über Gründe als das, was wir auch im Alltag sagen. Also wenn mich jemand fragt, warum hast du das gemacht, dann kann ich antworten, ich hatte meine Gründe. Also in gewisser Weise rehabilitiert die kritische Psychologie auch eine bestimmte Art von Alltagsreden über Handlungen und ist auch gut so, aber sie darf halt dabei nicht stehen bleiben. In der kritischen Psychologie gibt es, das wäre die nächste These, die Tendenz, die Kompetenz von Subjekten hoch zu veranschlagen. Also man sagt dann, man kommt oft in Diskussionen dahin, dass man sagt, das muss man die Subjekte fragen. Das ist auch nie ganz falsch. Aber mein Eindruck ist, dass die Kompetenz der Subjekte in der Rezeption relativ hoch veranschlagt wird. Und wenn die Subjekte aber alles selber wissen, dann ist die Frage, wozu es überhaupt psychologisches und marxistisches Fachwissen braucht. Dann könnte es auch sein, dass wir alle, zumindest was unseren Beruf angeht, überflüssig sind. Da gibt es unterschiedliche Thesen zu, genau. Genau, und dann komme ich jetzt auch schon zu meiner letzten These. Wenn ich mich mit Marxistinnen und Marxisten unterhalte, außerhalb der Psychologie, dann hören die mir zwar, wenn ich über Psychologie rede, sehr interessant zu, aber sie haben nicht das Gefühl, dass das ein Diskurs ist, wo sie sich gut auskennen oder wo sie verstehen, was ich ihnen sagen möchte. Es könnte an mir liegen, es könnte aber auch daran liegen, dass es notwendig wäre, bestimmte marxistische Begriffe, zum Beispiel den Begriff der Ideologie, der ja für Psychologie interessant sein sollte, oder der Begriff von Klassen, von Lage und Position wieder stärker in die Rezeption einzubringen, damit wir uns auch anderen marxismusaffinen Linken verständlich machen können und leichter in den Fachdiskurs eintreten können. Ja, soweit erstmal von mir. Jetzt warst du aber echt schnell. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den leisen Vorwurf gehört habe, dass die kritische Psychologie Alltagssprache wieder zur Geltung bringt. Das war, ist ja normalerweise nicht so ein, also sonst Leute, die sich mit kritischer Psychologie befassen, haben eher das Gegenteil, den gegenteiligen Eindruck auf. Sie kann halt beides. Also ich versuche mal noch ein bisschen grundsätzlicher anzusetzen und zu überlegen, wo spielt eigentlich Marxismus, du hast es ja angedeutet, aber ich versuche das noch mal ein bisschen zu rekonstruieren, in welchen unterschiedlichen Zusammenhängen und Bezügen Marxismus in der kritischen Psychologie eine Rolle spielt. Und fange mal mit dem am wenigsten theoretischen an, weil ich glaube, dass sozusagen von der Entstehungsgeschichte der kritischen Psychologie her da schon sozusagen die Kritik, die in der Studierendenbewegung stark gemacht worden ist an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie vorfindlich waren, war ja in einem großen Teil, nicht überall, aber doch in einem Teil stark inspiriert und informiert von marxistischen Analysen oder neu aufkommenden marxistischen Analysen. Und ich glaube, also dass es da sozusagen von der Entstehungsgeschichte einen Zusammenhang gibt, der jetzt nicht nur historisch ist, sondern der auch sich ein bisschen, glaube ich, mit dem Moment verbindet, dass das auch deshalb so war, weil es um Aspekte von Gesellschaft ging, die nicht einfach so zu sehen waren, also oder die nicht einfach so, wie soll man sagen, selbsterklärend sind. Also man kann sagen, man kritisiert die Armutsrate in Deutschland, das ist immer richtig, zunehmend richtig auch. Aber die Frage ist ja, was hat man für ein Verständnis, wie das zustande kommt, wie die Vorstellung, dass doch alle Leute die gleichen Chancen haben und alle in die Schule gehen und hinterher auf wundersame Weise ganz unterschiedliche Lebenschancen und Lebensläufe dabei rauskommen, zum Beispiel, mit was das zusammenhängt sozusagen. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, die man nehmen kann. Die einen sagen, das ist halt die Begabung, die sich durchschlägt und die anderen sagen, naja, das ist, hat sozusagen systemische Gründe, dass das Schulsystem nicht zuletzt genau dafür da ist und man kann das bis ins Detail rekonstruieren, wie das geschieht sozusagen oder wie sich so. Also das ist sozusagen jetzt ein bisschen vortheoretisch gemeint oder jetzt noch nicht auf die verschiedenen Ebenen in der kritischen Psychologie bezogen, aber ich glaube, dass dieser Impetus sozusagen der Gesellschaftskritik, die nicht nur an dem ansetzt, was man sieht, sondern auch daran sozusagen die widersprüchlichen Produktionsverhältnisse dieser gesellschaftlichen Probleme deutlich zu machen, dass das ein wichtiger Bezugsrahmen sozusagen für kritische Wissenschaften insgesamt und für die kritische Psychologie in dieser gesellschaftlichen oder auch wissenschaftlichen Strömung da drin ist. Wenn man sich ein bisschen sozusagen jetzt die Rolle des Marxismus, also wo kommt in der kritischen Psychologie, in der Theorieentwicklung oder in den empirischen Analysen Marxismus vor oder wo könnte er vorkommen, anschaut, glaube ich, gibt es auch dort unterschiedliche Ebenen. Es ist ja, wenn ihr, darf ich noch mal ganz kurz fragen, wer von euch sich ungefähr auskennt mit der kritischen Psychologie? Okay, das ist eine deutlich bessere Quote als heute Morgen, nur bevor ich jetzt anfange, über eure Köpfe hinwegzureden. Also ein. Ich kenne dich jetzt besser aus. Ja, sehr gut. So eine Art Lernerfolgskontrolle gewesen. Also die Idee in der Entwicklung der Begriffe, sozusagen, also die ausgehend von der Kritik an den sozusagen relativ beliebig gefundenen Begriffen in der traditionellen Psychologie und den Gesellschaft, dem Problem am Zusammenhang von Individuen und Gesellschaft, die damit nicht zu denken waren, war ja der Versuch sozusagen die Begriffe eben zu analysieren aus der Phylogenese heraus und so weiter, das sind diese langen Kapitel in der Grundlegung der Psychologie, wo es viel um alle möglichen Tiere geht und dann sagen das Tier-Mensch-Übergangsfeld, im Tier-Mensch-Übergangsfeld und in der Entstehung der Gesellschaftlichkeit des Menschen sozusagen die Spezifik des Menschen rauszuarbeiten. Und dann, ab dann redet man ja über vergesellschaftete Menschen oder gesellschaftliche Menschen. Und das Problem der das Problem ist, dass Gesellschaft ja nicht immer in einer historischen Spezifik vorkommt. Also es werden dort allgemeinste Aussagen zunächst gemacht über sagen, was bedeutet eigentlich Gesellschaft im Sinne von, dass es so ein, also es ist ein derartig entwickelter Zusammenhang, dass es eine relative Verselbstständigung der gesellschaftlichen Strukturen und der damit verbundenen Bedeutungsstrukturen des Symbolischen und so weiter gibt, also das, was dann den etwas sperrigen Begriff gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz ausmacht. Darauf werden die Begriffe, die gefunden worden sind, Handlungsfähigkeit, Emotionen, Denken und so weiter, bezogen. Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter, dass er sagt, ja, wenn wir jetzt uns die Gesellschaft heute angucken, in ihrer allgemeinsten Struktur, kann man sagen, also sagen wir aufgrund unseres marxistischen Backgrounds, es handelt sich um Kapitalismus. Und es wird dann versucht, sozusagen die allgemeinsten Strukturen von kapitalistischer Vergesellschaftung aufzugreifen und wiederum die Begriffe auf diese Dimensionen hinzubeziehen. Die These ist, dass sich das sozusagen, also allgemeinste kapitalismuskritische oder kapitalistische Grundbestimmungen bedeutet eben die, letztlich die Grundbegriffe, die im Kapital von Marx so angelegt sind und auch die darin sozusagen analysierten zentralen Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. Also dass bei Existenz von Freiheit gleichzeitig Unfreiheit produziert wird oder bei Gleichheit sozusagen die Reproduktion und Produktion von sozialer Ungleichheit andauernd sich vollzieht und zwar nicht als Betriebsunfall, sondern weil er so angelegt ist. Also die verschiedenen Gleichzeitigkeiten und diese Widersprüche sozusagen werden versucht in den Griff zu bekommen und diese mit in die Frage, was könnte das für Handlungsfähigkeit, Emotionen und so weiter für die Entwicklung von analytischen Begriffen bedeuten. Daher kommen dann diese polaren Begriffe, die er dann im letzten Teil vor dem ontologischen Kapitel, ontogenetischen Kapitel entwickelt, also sozusagen restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und so weiter. Dennoch ist sozusagen, sind diese Begriffe ja nicht eine Analyse der Subjektivität unter dem Kapitalismus, sondern sind lediglich dafür da, Begriffe zu finden, mit denen die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus in dem psychologischen Sprechen nicht ausgeblendet werden muss. Insofern glaube ich, ist das sehr wichtig. Es ist allerdings etwas, was oft nicht mehr verstanden wird, glaube ich, sozusagen, wo diese Bedeutung für die Begriffe darin liegt. Also das ist der eine Punkt, also die Entwicklung dieser analytischen Begriffe. Und dann, glaube ich, ist das Problem, würden ja reale Analysen von subjektiven Problemen in realen gesellschaftlichen Kontexten erst beginnen. Also die Frage, was sind denn jetzt empirische Probleme, mit denen man sich auseinandersetzt, also vorfindliche Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen will. Und da müsste sozusagen die gesellschaftliche Realität, um die es geht, die müsste ja eigenständig erfasst werden. Sinnvollerweise würde ich sagen, in einem theoretischen Zugang, der nicht im Widerspruch zu der Entwicklung der analytischen Begriffe steht, sonst wird es schwierig mit dem Sprechen oder mit der wissenschaftlichen Konsistenz. Aber die Idee ist ja sozusagen, mit den analytischen Begriffen können jetzt konkrete vorfindliche Bedingungen analysiert werden. Das heißt, man müsste sich dann auseinandersetzen mit so Sachen wie, okay, Kapitalismus einerseits, wie genau funktioniert eigentlich Neoliberalismus, was sind die zentralen Denkformen oder was sind wichtige Denkformen, in dem Zusammenhang entwickelt werden und die potenziell bedeutsam sein können für die Analyse von subjektiven Problemen. Und ich glaube, da liegt das andere Problem, dass wir, wenn wir um konkrete Analysen reden, also das, was Michael jetzt gesagt hat, wo man sozusagen über die Gründe der Leute mehr spricht, dass das ja der Versuch ist, sozusagen zwei analytische oder zwei Bewegungen zusammenzunehmen. Einerseits den radikal aus dem Standpunkt des Subjekts sprechenden Zugang zu der Sicht auf die Welt, die er oder sie hat, weil nur sozusagen durch den gemeinsamen Blick, also nur durch den Blick des Subjekts auf die Prämissengründe oder Bedingungsbedeutungs- Begründungszusammenhänge, die sich dort darstellen, kann ich überhaupt etwas erfahren in unserer Vorstellung. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber davon ausgehe, dass es dort sozusagen Problem, also wenn der Ausgangspunkt für diese Analyse ein Problem ist, das die Leute haben, dann braucht es ja Hypothesen über mögliche alternative Prämissengründe, Zusammenhänge, die ins Gespräch gebracht werden können. Und wenn die nicht einfach, also diese sollten sozusagen sollten informiert sein von einer Kenntnis über mögliche Probleme in der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Da heißt es, nützt jetzt nicht unbedingt was, da mit allgemeinsten Strukturen des Kapitalismus zu kommen, sondern es ist schon die Frage, ob sozusagen, ich habe das heute Morgen in dem Workshop immer als Beispiel genommen, ob jetzt die Vorstellung von Nützlichkeit in der Beziehung, also in der Intimbeziehung sozusagen, oder von dem, was ich da schon bereits investiert habe, vielleicht irgendwie zusammenhängt mit der Art, wie halt allgemein über Beziehungen zurzeit gesprochen wird, oder ein bisschen praktischere, psychologisch praktischere Beispiele, wie ob die neoliberale Verwaltungsreform und die Anforderungen, die an die soziale Arbeit in diesem Zusammenhang formuliert werden, möglicherweise auf wundersame Weise in psychologische oder sozialarbeiterische Kompetenz oder Theorieprobleme übersetzt werden, sozusagen, und man sich damit die Struktur, wie sich das Problem darstellt, verstellt hat. Also das Zweite ging jetzt auf die nicht sehr auf eine Frage von individueller Therapieausrichtung, sondern für den Fall, dass ich mit Leuten analysiere, was sie für Probleme in der Praxis ihrer alltäglichen Arbeit haben. Ich weiß nicht, ob das verständlich geworden ist. Also es würde sozusagen darum gehen, dass dann ganz konkrete Gesellschaftsanalysen, Institutionsanalysen und solche Dinge in die Diskussion gebracht werden müssen, und zwar als Hypothesen, ob diese für das vorfindliche Problem sozusagen einschlägig sind. Und da würde ich sozusagen Michael zustimmen, dass, wenn das nicht passiert, also wenn das Reden über Prämissen-Gründe-Zusammenhänge nur sozusagen ein relativ beliebiges Nebeneinander von, ja, es könnte auch so oder könnte auch so sein, ist, dann ist zumindest kein spezifisch kritisch-psychologisches Gespräch geworden, aber so. Das, ich höre, glaube ich, erstmal auf und dann können wir weitergehen. Ah ja, ich weiß schon. Okay. Ich habe das beim Vorbereiten dann auch in Thesen formuliert und ich glaube, ich trage die einfach vor und hoffe, dass ich mich nicht dann doch wieder hinreißen lasse, frei zu reden und mich verheddere. Aber schauen wir mal. Also 15 Stück. Dauert nicht so lang, die sind teilweise kurz. 10 Minuten. Erstens, marxistisches Denken ist aus meiner Sicht unabdingbar für die kritische Psychologie. Ging doch schnell, ne? Zweitens, es gibt nicht den Marxismus. Wer das sagt und voraussetzt, ich glaube niemand auf diesem Podium, aber kommt schon vor, der verhält sich ausgrenzend gegenüber anderen Zugängen zu dem Thema, was ist eigentlich Marxismus? Was ist eine marxistische Auffassung von Gesellschaftsanalyse? Jetzt aus meiner Sicht, was ist kritikwürdig an dem, was ich traditionellen Marxismus nennen möchte? Kritikwürdig aus meiner Sicht die Klassentheorie. Denn mit der Klassentheorie, das versuche ich gleich darzustellen, ist eine spezifische Vorstellung verbunden, wie gesellschaftliche Transformation stattfinden kann. Transformation hier verstanden als Aufhebung des Kapitalismus. Aufhebung also als Abschaffung, Überwindung und Ersetzung durch was Neues. Viertens, der Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit, ein sehr zentrales Theorem in dem traditionellen Marxismus, ist aus meiner Sicht keiner zwischen Partialinteresse und Allgemeininteresse. Wie das zum Beispiel noch in der Grundlegung der Psychologie bei Klaus Holzkamp gefasst wird. Sondern aus meiner Sicht sind Kapital und Arbeit beide verbunden mit der Vertretung von Partialinteressen, beide. Der Klassenkampf, wenn ich das so sehe, ist dann eine immanente Bewegungsform dieses Interessengegensatzes innerhalb des Kapitalismus. Der ist nötig, wichtig, findet statt, treibt den Kapitalismus voran und vielleicht auch an eine Grenze, aber nicht über ihn hinaus. Daran lässt sich keine Aufhebungsperspektive knüpfen. Fünftens, der vorgeblich bisher so gesehene antagonistische, also unaufhebbare, immanent in unaufhebbare Gegensatz, tatsächlich aber nur immanente Interessengegensatz, ist für die Fassung des zentralen Begriffspaars innerhalb der kritischen Psychologie, nämlich restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, zentral. Hier schlägt er sich als vorgeblich entscheidbarer Gegensatz von Herrschenden und Beherrschten nieder. Also die Figur der Herrschenden und der Beherrschten ist dann die Sprechweise, die Schreibweise, in der das übersetzt wird. Aus meiner Sicht ist dabei unerheblich, ob jetzt dabei von Instanzen, Institutionen oder tatsächlich Personen die Rede ist. Der Übergang ist auch oft fließend. Und interessanterweise, ich habe das nochmal nachgeguckt, haben Ute Osterkamp und Klaus Holzkamp ganz explizit in den 1970er und 80er Jahren dafür argumentiert, dass Personifikationen dieser Herrschaftsverhältnisse sinnvoll sind, um das sichtbar zu machen. Ich finde das problematisch, weil dann die Grenze von der Personifikation zur Personalisierung, die mit kritischem psychologischen Denken unbedingt zu vermeiden ist, dass die dann fließend wird. Sechstens, im Modus der restriktiven Handlungsfähigkeit ist die Handlungsfigur des, Zitat, Arrangements mit den Herrschenden dann zentral. Ich arrangiere mich jedoch nicht mit den Herrschenden, kann im Einzelfall passieren, aber das ist analytisch nicht die Fassung, die aus meiner Sicht angemessen ist, sondern ich arrangiere mich mit Herrschaft. In dem Sinne, dass ich Mechanismen der Herrschaft einsetze, um meine Handlungsfähigkeit auf Kosten von anderen zu sichern. Ich bin also selber der Herrschende, mit dem ich mich arrangiere und der mir gleichzeitig selbst zum Feind wird. Das hierin ausgedrückte Beziehungsverhältnis der negativen Reziprozität, will ich das mal nennen, also ein negatives Bezogensein auf andere, strukturell gesehen, zu anderen und damit auch zu mir, wurde dann auch als Konzept der Selbstfeindschaft gefasst. Also ich schlage mir da auch immer wieder selber ins Genick, werde mir selber zum Feind, wenn ich mich mit Herrschaft arrangiere. Anders gesagt, siebtens, Herrschaft ist kein Ort, den ich irgendwie identifizieren kann in einer Polarität, sondern eine Handlungsstruktur, die wir täglich nutzen und auch erzeugen. Dem widerspricht nicht, dass darin Verfügungsmöglichkeiten und Privilegien ungleich verteilt sind. Im Gegenteil, wir sind ja hier zum Beispiel in Berlin, Europa, wie auch immer, Teil dieser ungleichen Verteilung und nutzen diese ungleiche Verteilung auf Kosten von anderen, von Schwächeren, unabhängig davon, ob wir das gut finden oder nicht. Das ist strukturell so angelegt. Hier finden wir aus meiner Sicht bestätigt, dass die Klassenspaltung keineswegs die einzige Logik ist. Es ist eine Logik, aber keineswegs die einzige, in der sich die einen auf Kosten der anderen behaupten, sondern es gibt nahezu beliebig viele findbare Dimensionen oder modern gesprochen Sektionen, wie es genannt wird, Sektionen, entlang derer die Spaltungen laufen, inszeniert werden, vollzogen werden. Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Alter, Bildung, Hautfarbe und so weiter. Ihr kennt das. Kontinuierlich werden sozusagen neue Diskriminationsgrenzen und Formen entdeckt. Interessanterweise findet man dann auch wieder die Wechselwirkung zwischen denen und das ist dann das, was man Intersektionalität nennt. Also das wechselseitige Zusammenwirken unterschiedlicher Diskriminationsformen entlang verschiedener Dimensionen. Achtens, das Gemeinsame dieser Diskriminierungs- und Exklusionssektion ist die Logik des sich auf Kosten von anderen Durchsetzens, kritisch-psychologisch gesagt, Handeln im restriktiven Modus. Neuntens, die dieser Handlungsstruktur des wechselseitigen sich auf Kosten von anderen Durchsetzens zugrunde liegende gesellschaftliche Funktionsweise nenne ich jetzt mit einem anderen Begriff Exklusionslogik. Es ist die objektive Widerspiegelung der Handlungsanordnung in der Warenproduktion. Nämlich, getrennte Warenproduzenten müssen ihre Waren geldvermittelt tauschen und dazu die anderen ausschließen. Und zwar in doppelter Weise. Die potenziellen Käufer, nämlich von der freien Verfügung, die sollen das nicht einfach nehmen, sondern erstmal Geld rüberrücken. Eigentum ist dafür zentral, um das sicherzustellen. Und natürlich auch die Konkurrenten von dem Marktanteil, der für die eigene Kapitalverwertung erforderlich ist, den ich also haben möchte als Produzent. Zehntens, die Exklusionslogik ist eine objektive Struktur, sie lässt sich also personal nicht aufheben, sie lässt sich nur durch Zusammenschlüsse, also Inklusionen, zugunsten der eigenen Interessen nutzen. Inklusionen, das ist jetzt wichtig, widersprechen also nicht der Logik der strukturellen Exklusion. Interessenvertretung, und jetzt komme ich zu einem kritischen Punkt, bedeutet Inklusion zum Zwecke der besseren Exklusion. Auch das ist eine strukturelle Angelegenheit unter unseren Verhältnissen. Die Ausgeschlossenen, also diejenigen, auf deren Kosten die bessere Interessenvertretung geht, die sind nämlich meistens unsichtbar. Manchmal werden sie thematisiert als Problem auch von Interessenvertretung, aber oft sind sie unsichtbar, weil sie auch gar nicht mehr hier sind, sondern meinetwegen in Asien leben. Diese Art von Interessenpolitik, glaube ich, lässt sich nur rechtfertigen, wenn man tatsächlich von der Existenz von allgemeinen Interessen ausgeht, also von so einer Art Zustand, wo alle eingeschlossen sind, so einem fiktiven Zustand, dass ich dann irgendwann alle eingeschlossen habe und niemand mehr rausfällt. Ich glaube aber, dass das nicht trägt. Elftens, damit ist die Frage aufgeworfen, was die Alternative zum Denken in herrschende, beherrschte oder partial versus Allgemeininteressen ist. Wenn die Exklusionslogik die strukturellen Handlungsbedingungen im Kapitalismus fasst, angenommen, und insofern ein geeigneter Begriff zur Erfassung der Bedingungsseite im Vermittlungszusammenhang von Individuum und Gesellschaft ist, dann lässt sich mit der Inklusionslogik eine Gegenposition finden. Was ist das jetzt? Zwölftens, Inklusionslogik fasst eine gesellschaftliche Dynamik, bei der, Zitat, die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Zitat Ende. Das ist aus dem Kommunistischen Manifest. Also sie ist eine Handlungsstruktur, die aufgrund ihrer positiven Reziprozität, des positiven Aufeinanderbezogensein, ich brauche die anderen für mich, inklusives Verhalten nahelegt. Oder kritisch-psychologisch gesagt, ein Modus verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. 13. So wie die Exklusionslogik aus der Warenform hervorgeht, so diese, die Inklusionslogik aus den Commons. Ohne näher jetzt auf den Begriff der Commons eingehen zu können, aus Zeitgründen sei hier nur hervorgehoben, dass Ware und Commons für qualitativ unterschiedliche Weisen stehen, die Lebensbedingungen herzustellen. Bei der Ware, wie dargestellt, in getrennter Privatproduktion, bei den Commons in gemeinschaftlicher Produktion. 14. Anders ausgedrückt, Ware und Commons stehen für unterschiedliche Produktionsweisen, marxistisches Terminus, von denen sich eine im Niedergang befindet, aus meiner Sicht, nämlich die Warenproduktion, und die andere im Aufstieg. Mit der Potenzthese, den Kapitalismus aufzuheben. Das ist zumindest meine Erkenntnis, meine Analyse, die könnte ich ausführlicher begründen, aber da ist hier, wie gesagt, nicht die Zeit. Und gewonnen habe ich die auf der Grundlage von Marx'schem Denken, und ich will sozusagen zeigen, dass man mit auf gleicher Denkgrundlage zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen kann. 15. und Schluss. Mit dieser hier skizzierten, aus meiner Sicht marxistisch fundierten Gesellschaftsanalyse ergibt sich eine ganz andere Konzeption von Transformation. Transformation hier tatsächlich verstanden als Aufhebung und Ablösung durch eine qualitativ neue Weise, die Lebensbedingungen herzustellen, wo sich eben strukturell niemand mehr auf Kosten von anderen behaupten kann. Oder kurz, eine freie Gesellschaft oder Kommunismus. Danke. Also sagen wir mal, diese freie Entwicklung eines jeden und so weiter, dem würde ich ja zustimmen. Ich denke nur, dass davor noch dieser Prozess liegt, der in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie Einleitung steht, bei Marx, dass man sozusagen Verhältnisse umwerfen muss, nicht wegdenken oder umdefinieren, sondern umwerfen muss, in denen Menschen geknechtet, erniedrigt, beleidigt und sonst wie sind. Und ich glaube schon, dass das mit Klassenstrukturen zusammenhängt und dass es nicht über, sagen wir mal, formale Überlegungen über Inklusion und Exklusion alleine zu bewältigen ist, zumal diese Frage des Exkludierens sozusagen immer ein bisschen unterschiedlich ist, worauf sich das jeweils bezieht. Also ich komme, glaube ich, analytisch nicht weiter, wenn ich sage, Nazis raus und sage, das ist aber eine ziemlich fiese Exklusionslogik. Aber da können wir noch darüber diskutieren. Also das Gespenst des Kommunismus, könnte man denken, ging an der FU erst im Jahr 1968 los. Das war aber gar nicht wahr. Das ging schon 20 Jahre früher, im Gründungsjahr der FU 1948, in meinem Geburtsjahr übrigens, los. Da hat nämlich ein gewisser Colonel Frank Holy, der war der Kommandant des amerikanischen Sektors von Berlin, die Universitätseröffnungsfeier sozusagen bestritten und hat dabei erste Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens ausgegeben. Und dabei Folgendes formuliert: Wenn Sie sich in die Schriften von Marx vertiefen, mit seiner Betonung der materiellen Voraussetzungen im Dasein der Menschen, so möchte ich, dass Sie nicht vergessen, dass es auch einen Franz von Assisi, das ist der mit den Vögeln sprach, gegeben hat, der Dinge beschrieb, die sich keineswegs allein aus der Materie erklären. Also dieses marxistische Gespenst war schon sehr viel älter da. Nun war das allerdings so, dass von dem Franz von Assisi, im Wesentlichen die Freude an Vögeln blieb und der Marx dann doch sozusagen über die Studentenbewegung sozusagen Einfluss hielt hier in der FU. Kritische Psychologie, und das ist für mich, ich bin nochmal Psychologe, erst einmal Psychologie und als solche Teil einer krisenhaften, paradigmatisch ungeklärten, durch und durch problematischen Wissenschaft. Und kritische Psychologie ist der Versuch, die Problembestände zu lösen. Das Feld, in dem wir uns dabei bewegen, das geht so ein bisschen auch auf das, was Michael Zander gesagt hat, ist spätestens seit der Rektoratsrede Windelbands 1894 mit der Unterscheidung nomothetischer und ideografischer Wissenschaften markiert. Das ist ein Problembestand. Die nomothetisch verfahrenen Naturwissenschaften, meinte Windelband, mit Marx kommt gleich, die nomothetisch verfahrenen Naturwissenschaften, so Windelband, formulieren, prüfen allgemeine Gesetze, die ideografisch verfahrenen, wörtlich das einzelne beschreibenden Geisteswissenschaften arbeiten individuelles Besonderes heraus. Was Verallgemeinerung übrigens gar nicht ausschließt, aber das will ich am Samstag diskutieren. Die Pointe ist nun, dass die Unterscheidung zwischen Wissenschaften, nämlich nomothetischen und ideografischen Wissenschaften, sich innerhalb der Psychologie wiederfindet, als Dualismus von erklärender und verstehender Psychologie. Jetzt ist die Frage, warum gerade in der Psychologie? Weil deren Gegenstand oder weil in deren Gegenstand der Psychologie sich Natur, Gesellschafts- und Individualgeschichte niederschlagen. Wir sind natürliche Organismen, wir leben in konkret historischen Gesellschaften und wir sind individuelle Subjekte, sodass also Natürlichkeit und Gesellschaftlichkeit individueller Existenz zur Debatte stehen müssen, statt dass sie dualistisch auseinandergerissen werden. Das heißt, man kann sagen, in diesem Dualismus stehen vorparadigmatisch inhaltliche Aspekte des Gegenstands Psychologie neben und gegeneinander. Jetzt war der Anspruch der kritischen Psychologie, die gesamte Psychologie durch Kritik und Revision ihrer Grundbegriffe auf eine neue wissenschaftliche Basis zu stellen. Das sollte der Naturgrundlage und der Gesellschaftlichkeit menschlicher Existenz Rechnung tragen und dazu dienen, psychologische Forschung als historisches Produkt und als Element gesellschaftlicher Totalität zu untersuchen. Jetzt ist natürlich die Frage, die ganze Psychologie, ob das nicht ein bisschen großkotzig ist. Und zwar, wenn man bedenkt, dass die Psychologie mittlerweile so umfangreich ist, dass jemand nur, ich zitiere mal, in einer Anwandlung von Verwegenheit oder aus schierer Unwissenheit von sich behaupten könnte, die Psychologie zu kennen, schrieb Metrou schon 1981. Finde ich sehr bemerkenswert, wenn Leute über die Psychologie reden. Jetzt wird das aber weniger großkotzig, wenn man sich klar macht, dass es in der kritischen Psychologie ja erstmal nur um die Grunddimensionen psychologischen Denkens geht, nicht um die gesamte Psychologie in dem Sinne. Die Absicht war also, diesen widersprüchlichen Zusammenhang von Natur, Gesellschafts- und Individualgeschichte auf den Punkt zu bringen, der in der Psychologie bisher nicht auf den Punkt war. Und da kam Holzkamp auf das von Marx begründete Denken. Und das ist das, was kritische Psychologie von anderen Ansätzen unterscheidet. Und wenn dieser Bezug zum marxischen Denken wegfällt, dann fällt auch die kritische Psychologie weg. Und in diesem Sinne habe ich 1997 schon formuliert, die kritische Psychologie ist marxistisch oder sie ist nicht. Der marxistische Zugang, das ist der zentrale Punkt, liegt im historischen Paradigma, dem Versuch der Rekonstruktion der widersprüchlichen Einheit von Natur, Gesellschafts- und Individualgeschichte. Das ist historisch-logisch rekonstruiert worden. Und wenn diese Momente veralten, veraltet auch die Basis der kritischen Psychologie und ihre Eigenart verliert sie, die kritische Psychologie, wenn diese Bezüge darauf wechseln. Ich sehe mindestens drei Bezüge kritischer Psychologie auf das von Marx begründete Denken und der Konkretisierung an den Einzelwissenschaften. Einerseits die Durchführung, Spezifizierung des logisch-historischen Verfahrens zur Fundierung psychologischer Grundbegriffe. Das ist ein Bezug zum marxischen Denken, dieses historische Herangehen. Hat erstmal mit Gesellschaftstheorie gar nichts zu tun. Dieses historische Herangehen ist einer der zentralen Punkte. Das muss man auch jetzt in gewisser Weise erneuern, weil das noch ohne Kenntnis, nicht ohne Kenntnis, sondern ohne die neuen Forschungsergebnisse der Genetik stattgefunden hat. Und da ist zum Beispiel sehr hilfreich die Argumentation von Vanessa Lux, die genau zu dieser Frage promoviert hat, nämlich wie man diese neuen Erkenntnisse da einbeziehen muss. Der zweite Punkt. Sagst du kurz, was das logisch-historische Verfahren ist für Leute, die das nicht wissen? Das ist dieses Verfahren, mit dem man versucht zu rekonstruieren, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass sozusagen aus den ersten Einzellern irgendwelche Leute wurden, die wie beispielsweise jetzt hier rumsitzen und welche Schritte dafür erforderlich waren, das erklären zu können. Das ist das logisch-historische Verfahren. Der Grundsatz ist, dass das genetisch Frühere das begrifflich Allgemeinere ist. Ich will es jetzt nicht weiter aufführen, aber es geht um den Versuch zu rekonstruieren, wie konnte das Psychische eigentlich entstehen und wie konnte das Psychische sozusagen die Spezifika kriegen, die wir heute hier sozusagen als Menschen repräsentieren. Der zweite Punkt ist Bezug auf die Resultate marxischer und marxistischer gesellschaftstheoretischer Analysen als Voraussetzung für unsere Bedeutungsanalysen. Also, worin bewegen wir uns eigentlich? Und da gibt es natürlich Auseinandersetzungen, wenn man das konkretisieren will. Und da kann man jetzt sagen, da haben jetzt ein paar Leute schon was dazu gesagt, und das muss man inhaltlich debattieren, aber klar ist, man braucht diese Art gesellschaftstheoretischer Bezüge, wenn man eine Psychologie machen will, die nicht auf dem Mond stattfindet, sondern in dieser Gesellschaft. So, und das dritte ist, der dritte Bezug ist die Nutzung und Konkretisierung von objektiven Gedankenformen, Warenfetisch und so weiter, das erkläre ich jetzt aber nicht, die sozusagen auch bei Marx sich wiederfinden. Das ist aber nicht alles, sondern der zentrale Punkt ist Bewegungsmoment der kritischen Psychologie, ist das Erkenntnisprinzip von der Einheit von Kritik und Weiterentwicklung, und das ist das Zentrale, die Auseinandersetzung mit anderen psychologischen Ansätzen, seien sie psychoanalytisch, seien sie sonst wie. Und da kommen die Fragen, was hilft uns denn jetzt der Bezug auf gesellschaftstheoretische Fragen weiter, wenn wir dissonanztheoretische Fragen diskutieren? Wenn wir irgendwelche anderen Sachen diskutieren, dann müssen wir ja irgendwie argumentieren können, und zwar als Psychologen. Da ist ja viel über Unbewusstes die Rede. Was gar nicht vorkommt, was man da auch mal sagen muss, dass auch in der experimentellen Psychologie sozusagen permanent von Unbewusstem die Rede ist. Die ganzen klassischen behavioristischen Kontiguitätstheorien, die basierten darauf, dass der Zusammenhang den Leuten gar nicht bewusst war. Die mussten unbewusst das reproduzieren, sonst war das ganze Experiment kaputt. Ja? Die ganzen Fragen der sozusagen Dissonanztheorie, Attributionstheorie, aversiver Rassismus, hilfreiches Verhalten, alles Sachen, Konformitätsgeschichten, alles Sachen, die darauf basieren, dass das, was die Leute machen, ihnen nicht bewusst ist. Und die Frage ist immer, wie können wir das klären mit den verschiedenen Ansätzen und was haben gesellschaftliche Verhältnisse damit zu tun? Also insofern gibt es diesen Zusammenhang, und wie im Einzelnen jetzt wir uns darüber streiten, was ist denn die angemessene Art, diese gesellschaftstheoretischen Zusammenhänge zu fassen, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist aber nicht der einzige Bezug auf Marx und Marxismus, den die kritische Psychologie hat. Jedenfalls würde ich mal sagen, wenn man mit Jameson der Auffassung ist, dass der Marxismus, ich zitiere, die Wissenschaft von den inhärenten Widersprüchen des Kapitalismus ist, dann bin ich der Auffassung, dass der Marxismus noch eine ziemliche Zukunft hat. Und zweitens, dass er sich permanent entwickeln muss. Und drittens, dass es naheliegend ist, sich bei der Funktionskritik an der Psychologie des Marxismus zu bedienen. Das geht auch gegen diese Betonung, auch gegen postmoderne Themenverschiebungen, die ich an einem Beispiel von Eagleton mehr oder weniger zum Abschluss darstellen will. Der hat nämlich 1977 geschrieben, in den frühen 70er Jahren haben Kulturtheoretiker über Sozialismus, Zeichen und Sexualität diskutiert. In den späten 70ern und den frühen 80ern stritten sie über den Vorrang von Zeichen und Sexualität. In den späten 80ern diskutierten sie über Sexualität. Dies war offensichtlich kein bloßer Politikersatz, da Sprache und Sexualität durch und durch politisch sind. Es erwies sich aber als eine nützliche Methode, um über bestimmte klassische Fragen hinauszugelangen. Etwa die Frage, weshalb die meisten Menschen nicht genug zu essen haben. Dies führte schließlich dazu, dass Fragen wie diese so gut wie vollkommen von der Tagesordnung verdrängt wurden. Zitat Ende. Und ich glaube, dass kritische Psychologie einer der Ansätze ist, die versuchen, das nicht von der Tagesordnung zu verdrängen. Und dann kommen wir wieder auf diese Frage der Bedingungsbedeutungsanalyse. Dann kommen wir auf die Frage, die auch Michael angesprochen hat, was sind subjektive Theorien? Was bedeutet deren Ideologiekritik, beispielsweise im Bereich von Erziehung? Was denken sich die Leute über Erziehung? Und was ist daran an kritischem Potenzial entwickelt worden? Und inwieweit werden in Erziehungsvorstellungen gesellschaftliche Denkformen über Nützlichkeit, über Ausgrenzung und so weiter reproduziert? Und was mich, glaube ich, von dir unterscheidet, ist der Umstand, dass ich es erstens nicht nur auf diese Frage der sozusagen Kapitalismusanalyse beziehe, sondern dass ich glaube, dass die Frage der Inklusions- und Exklusionslogik gegenüber der Analyse von Produktionsverhältnissen mir ein bisschen zu formal ist. Und das können wir ja dann diskutieren. Dafür sind wir ja hier. Vielen Dank. So, das war's. Ja, ich danke euch erstmal, dass ihr euch so gut an die Zeit gehalten habt. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, hier mit irgendwelchen Zetteln euch irgendwelche Zeitvorgaben machen zu müssen. Super. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist so eine Differenz, die deutlich geworden ist, wie ist eigentlich der Stellenwert von der Klassentheorie für die kritische Psychologie? Ist das eigentlich überflüssig? Ist das notwendig? Und was für eine Form von Klassentheorie, wenn es einen dann interessiert, hat man? Und das war der dritte Punkt bei Morus, das Michael auch schon aufgegriffen hat. Morus sprach jetzt von Gedankenformen, Michael von Ideologie. Und da die Frage, warum spielt der Ideologiebegriff in der kritischen Psychologie eigentlich keine Rolle? Das sind jetzt so, glaube ich, die zwei Fragen, die ich spannend finden würde. Ich würde euch jetzt nochmal die Möglichkeit geben, untereinander auf Bezug zu nehmen, wenn ihr das wollt, sonst eröffne ich die Diskussion für das Publikum. Vielleicht nur eine Sache. Also ich glaube, und vielleicht ist das deutlich geworden in dem, was ich vorhin gesagt habe, meine Frage ist gewissermaßen, im Marxismus steckt sozusagen Impetus, die Souveränität des Subjekts in Frage zu stellen, indem er nachweist, dass sozusagen, und die machen das dann in der deutschen Ideologie an allen möglichen Philosophen, der Philosoph glaubt, dass er sozusagen souverän ist und dass die Gedanken ihm von selber einfallen und in Wirklichkeit sind sie aber auf bestimmte materielle Lebensumständen, entweder des Philosophen selber oder sozusagen seiner Epoche zurückzuführen. Also es ist gewisserweise eine Infragestellung der Souveränität des Subjekts. Und ich glaube, dass in der kritischen Psychologie quasi insofern ein Gegenimpuls gibt, weil sie unter anderen Umständen entstanden ist, wo man nämlich die Souveränität des Subjekts gegenüber Versuchsleitern rehabilitieren muss oder wieder in ihr Recht setzen muss. Und wenn ich vorhin davon sprach, dass das Reden über Gründe, dass das sozusagen auch eine Alltagsdimension hat oder dass dort eine Alltagssprechweise auch rehabilitiert ist. Ich habe ich kann die Quelle jetzt nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall Mainstream-Psychologen, die sagen, das ist Folk Psychology, über Gründe zu reden. Also in Wirklichkeit, also Alltagspsychologie, in Wirklichkeit sind wir sozusagen determiniert und davon müssen wir uns jetzt nicht einschüchtern lassen. Aber wir müssen uns natürlich schon darüber klar sein, dass das Reden über Gründe, das machen wir auch im Alltag und wir machen auch Prämissenspekulationen im Alltag. Und die Frage ist eigentlich, wie sich unsere fachlichen Prämissenspekulationen von denen im Alltag, ob es da einen systematischen Unterschied gibt und wenn ja, welcher Rekurs auf materielle Lebensbedingungen, also das würde dann, glaube ich, in der marxistischen Tradition stehen, welchen Rekurs wir auf materielle Lebensbedingungen machen, die noch über das hinausgehen, was unmittelbare Lebensumstände von uns selber oder von Klientinnen und Klienten sind. Ich versuche vielleicht auf ein, zwei kleine Punkte auch auf deine Fragen kurz einzugehen. Also nur ganz kurz zu den Philosophen, weil ich glaube ja, dass der Vorteil des Zugangs zur kritischen Psychologie wäre, dass man eine Möglichkeit hat, diese Frage überhaupt auch psychologisch zu formulieren. Also inwieweit denn das eigene Denken verstrickt ist sozusagen in das, was einem aus allen Kanälen nahegelegt wird. Nur im Unterschied zu Marx sozusagen haben wir nicht die Möglichkeit, das einfach so zu behaupten, sondern müssten das ja dann mit den Leuten, also wenn es um einen praktischen Zusammenhang geht, mit den Leuten versuchen zu rekonstruieren und dann auch davon ausgehen, dass sie überhaupt ein Problem damit haben. Spekulieren, also kann man ja auch bei uns immer, also im Sinne von sozusagen Nahelegungen analysieren, aber insofern sehe ich diesen Widerspruch nicht so. Also weil ich glaube, es ist ja jetzt auch nicht in unserem Zugang so, dass wir so einen emphatischen Begriff des autonomen Subjekts haben, sondern wir haben ja irgendwie, eine Verbindung eines phänomenologischen und eines sozusagen subjektwissenschaftlichen Ansatzes oder die Subjektwissenschaft verbindet sozusagen diese die Erfahrung dass sich jeder als Intentionszentrum seines Lebens versteht und das auch zu Recht und dass man aber gleichzeitig in Verhältnissen diese Intentionalitäten auslebt, in denen man eben vielen Zwängen ausgesetzt ist und auch welchen, die man gar nicht unmittelbar mitkriegt, sozusagen, sondern die sozusagen mit reproduziert werden. Da finde ich, genau, insofern finde ich, dass wir in dieser Gegenüberstellung, die oft aufgemacht werden, auch auf der Tagung ja zum Teil so stark gemacht werden, sozusagen Dekonstruktion oder Infragestellung des autonomen Subjekts oder nicht, sozusagen, finde ich für uns gar nicht, da habe ich sozusagen Schwierigkeiten, uns zu verorten, sozusagen. Ich wollte gerne eine kurze Anmerkung zu den Herrschenden machen. Nicht, dass ich nicht auch weiß, dass das zum Teil so formuliert ist und auch nicht immer total glücklich formuliert ist, aber eigentlich gibt es ja schon eine längere Diskussion, dass wir jetzt sozusagen in den Leuten, die kritische Psychologie machen, sozusagen das als herrschende Verhältnisse verstehen, also wo es jetzt nicht darum geht, das sozusagen als analytische Rückkehr in den Feudalismus zu verstehen, sozusagen so, als ob da einzelne Personen seien und Leute was zwingen, wobei es natürlich Situationen geben kann, in denen sehr wohl einzelne Leute sind und jemand was zwingen, also dann muss man es auch aussprechen können. Die bedeutet sozusagen die Frage, dass man da auch Personalisierung oder Personifikation sozusagen stark macht, glaube ich, hat nicht so sehr einen analytischen als mehr einen politisch-strategischen Hintergrund und würde ich jetzt aus der erkenntnistheoretischen Diskussion durchaus auch wegstreichen. Also sozusagen, das glaube ich, sind dann zum Teil auch ein bisschen unterschiedliche Kontexte, glaube ich. Ich glaube, zur Frage, was der Stellenwert der Klassentheorie für die kritische Psychologie ist, ist ja auch wiederum eine Frage des Klassenbegriffs. Man unterscheidet normalerweise in der marxistischen Klassentheorie zwischen einem, ich nenne das jetzt mal analytischen Klassenbegriff und einem empirischen Klassenbegriff. Sozusagen der analytische Klassenbegriff würde sagen, welche systematischen Differenzen, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte, produziert der Kapitalismus, grob gesagt sozusagen im Kapital versus Arbeit, wobei das jetzt nichts darüber aussagt, zunächst mal der analytische Klassenbegriff, dass die vorfindlichen Beschäftigten, sage ich jetzt mal, mit ihren Organisationen in der Lage oder auch nur willens sein sollten, sozusagen diesen Widerspruch aufzulösen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen. Also der analytische Klassenbegriff, die Frage dann, der empirische Klassenbegriff, das ist sozusagen näher an sozusagen empirisch vorfindlichen Spaltungen, die man aufweisen kann oder Gliederungen in den verschiedenen Bevölkerungs- und Beschäftigtengruppen. Und davon getrennt ist ja nochmal die Frage, also verstehen sich die Leute selber als politisches Projekt im Sinne einer Klasse und sind Klassenkämpfe, die ja andauernd, also nach diesem Verständnis zumindest andauernd stattfinden, von oben und von unten übrigens, sind die, also die können darauf angelegt sein, diese Widerspruch zu überwinden. Es ist aber zunächst mal empirisch offen. Die meisten Klassenkämpfe sind das nicht. Und auch bei Marx gibt es ja sozusagen diese Unterscheidung, dass er sagt, naja, zunächst mal ist sozusagen den Beteiligten in diesen Strukturen ihre soziale Form von innen her zugänglich. Also die Interessen, die sozusagen die Arbeiter gegen die Kapitalisten in seiner Sprechweise zur Geltung bringen, die bewegen sich innerhalb dieses gesellschaftlichen Verhältnisses von Kapitalreproduktion. Die Frage ist ja dann eher sozusagen, wenn es um die Praxis geht, wo legt man so ein bisschen seine, also ich meine, die Kapitalisten haben auf jeden Fall kein Interesse daran, das zu verändern. Ich habe auch jetzt, aber das ist dann so eine Frage von politischer Einschätzung. Ich habe große Zweifel, dass das sozusagen die Warenproduktion auf dem Abstieg ist und die Commons das sozusagen von alleine für uns erledigen werden. Aber das sind dann sozusagen konkrete Einschätzungen und basierend auf unterschiedlichen Analysen mit oder ohne Marxismus, ja auch sozusagen kein K.O.-Kriterium dabei. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen analytisch zu trennen von dem, was sozusagen da in die Entwicklung der Begriffe und in den allgemeinen Bezug in die kritische Psychologie eingegangen ist. Punkt. Ja, Moritz, ich bin völlig mit dir einverstanden, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter. Bin ich dabei? Sind wir schon mal zwei? Aber erst morgen, ne? Immer erst morgen, ja. Die Frage ist doch aber, wie? Also in dem Ziel, glaube ich, sind wir uns einig und die Knackfrage, die ich hier stelle, ist nicht die, ob wir den Kapitalismus und die Verhältnisse, die uns knechten und so weiter, umwerfen, sondern die Frage, wie machen wir das? Ich glaube, es geht eben nicht so, dass wir sagen, wir schaffen den Kapitalismus ab. Das geht nicht, weil morgen wollen wir auch noch essen und Ferienuni machen. Dazu brauchen wir den Kapitalismus, morgen noch. Also morgen oder diese Woche sollte er noch ganz gut funktionieren, dass wir die Ferienuni noch rumkriegen. Jetzt mal Spaß beiseite. Die Frage steht, in welcher Weise wollen wir anders unsere Lebensbedingungen herstellen, wenn nicht kapitalistisch oder, wie ich das formulieren würde, wenn nicht in der Form der Warenproduktion, in der getrennten Privatproduktion? Das ist für mich die analytische Frage, die auf der Tagesordnung steht, für diejenigen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was heißt Transformation, was heißt qualitative Aufhebung von Kapitalismus? Weil wir müssen eine andere Produktionsweise etablieren, wenn die alte nicht mehr da ist. Ob wir sie nun umstürzen durch eine Aktion oder ob sie sich selber abschafft im Sinne von Zusammenbruch, ich will Letzteres gerne nicht haben. Diese Transformation kann nur als Prozess verstanden sein. Ich glaube auch nicht an so einen Umsturz im Sinne von einer Aktion und dann morgen machen wir alles anders, sondern dann haben wir es ja immer noch mit den materiellen Produktionsbedingungen zu tun, die aus dem Alten kommen. Und das sind ja auch Vergegenständlichungen sozialer Verhältnisse, der Warenproduktion, der Art, wie wir produzieren. Der Zweck der Produktion steckt in den stofflichen Gütern drin, in den Produktionsmitteln und so weiter. Das kann man, wenn man sich auch Industrie 4.0 anguckt, sehr gut herausanalysieren, was das bedeutet für modernen Kapitalismus. Das wirft aber verschärft die Frage auf, na gut, wenn wir andere Verhältnisse haben wollen, wie machen wir denn das? Und wie gehen wir mit diesen Produktionsmitteln um? Und wie stellen wir die Lebensmittel her? Diese Frage müssen wir thematisieren. Ich möchte sie gerne thematisieren. Und das, wenn ich das jetzt Exklusions- oder Inklusionslogik nenne, spricht das überhaupt nicht gegen den Begriff Produktionsverhältnisse oder Produktionsweise, Produktivkräfte. Die benutze ich nach wie vor weiter. Und ich finde das keine formale Überlegung, sondern das ist sozusagen ein Begriff, ich versuche das nochmal zu verdeutlichen, ein Begriff, der zwei Ebenen, nämlich die gesellschaftstheoretische Ebene und die individualtheoretische, subjektwissenschaftliche Ebene versucht zusammenzubringen und diese, man könnte sagen, formalen Platzhalter, Arrangement mit den Herrschenden zu ersetzen und inhaltlich zu qualifizieren. Ganz kurz, kannst du vielleicht in einem Satz sagen, wie du das auf Psychologie beziehst? Ja, das versuche ich. Ich versuche ja gerade den Zusammenhang herzustellen. Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es ein Strukturzusammenhang, wo sich die einen immer nur auf Kosten der anderen ökonomisch durchsetzen können, was sowohl für die Kapitalseite wie für die Seite der Arbeit gilt. Auch wir konkurrieren miteinander, auch die Kapitalisten konkurrieren miteinander, die Kapitalfraktionen etc. Individuell bedeutet es in unserer alltäglichen Lebensführung, dass wir nicht nur die Denkformen, ideologischen Formen dort mit reinnehmen, sondern ganz praktisch in unserem Alltagshandeln uns an dieser Struktur orientieren müssen. Ich muss mir überlegen, wie kriege ich meine Lohnarbeit? Wie bewerbe ich mich? Wie kann ich die anderen auskonkurrieren, die sich auch auf die Stelle bewerben? Die Stelle, die ich kriege, kriegt ein anderer nicht. Das T-Shirt, was ich kaufe, erzeugt Produktionsbedingungen in Vietnam, wo Kinderarbeit mit verbunden ist und so weiter und so fort. Das sind strukturelle Zusammenhänge, die auf der gesellschaftlichen Ebene angesiedelt sind, sich aber in mein Handeln durchschlagen, mit denen ich im Alltag konfrontiert bin und die ich mit diesem Begriff aus meiner Sicht thematisieren kann. Meiner Meinung nach viel besser, als zu sagen, naja, das ist ein Arrangement mit den Herrschenden, was da gerade passiert. Ich kann das viel konkreter machen. Ich kann fragen, in welcher Weise ist mein Handeln jetzt, bedeutet das für andere, dass sie nicht mehr handeln können, dass sie ausgeschlossen werden, dass sie Bedingungen nicht mehr haben. Das kann man in den konkreten Kämpfen thematisieren, meinetwegen Flüchtlinge. Wir können es aber auch bei der Frage thematisieren, ja, wie wollen wir die Lebensmittel herstellen und wer hat dann die Kosten zu tragen, wenn wir es auf diese oder jene Weise herstellen. Meinetwegen industrielle Landwirtschaft. Also entschuldige, mir leuchtet es nicht ganz ein, weil also mir ist schon klar, dass wir über Marxismus reden, über nicht psychologische Fragen auch reden müssen. Aber ich finde, man muss auch wieder zurücklenken auf sozusagen Psychologie. Ja, ich verbinde es mit der Kategorie der restriktiven Handlungsfähigkeit und ich glaube, dass der Begriff, dass ich handle auf Kosten von anderen, so wörtlich ja auch benutzt in der Grundlegung zum Beispiel, dass das genau die psychologische Ebene thematisiert. Gut, dann wollte ich noch kurz was zu dem Klassenbegriff sagen. Da bin ich auch bei Christina, dass ich denke, das geht um den analytischen Klassenbegriff. Also ich habe auf der Ebene geredet, gar nicht sozusagen um die empirischen Klassenauseinandersetzungen. Die finden natürlich statt und die sind auch notwendig. Ich halte die nicht für falsch oder irgendwie sowas. Nur die Frage, die ich angesprochen habe, ist, kann man von dort ausgehend diese von mir thematisierte Notwendigkeit einer anderen Produktion erreichen? Und Commons habe ich jetzt auch nur so als Stichwort reingeschmissen. Selbstverständlich gibt es keine Automatismen. Die Commons werden uns gar nichts automatisch bringen. Die Commons stehen für mich als Stichwort für eine andere Art, unsere Lebensbedingungen zu produzieren oder sagen wir mal für eine andere Produktionsweise im Kern, im Kleinen. Da folgen ganz viele Fragen drauf, die können wir dann ansprechen. Zum Beispiel lässt sich sowas wie Commons, was wir so als kleine Projekte kennen, lässt sich das gesellschaftlich verallgemeinern? Yes, ja, ich bin schon fertig. Das war's schon. Okay. Bloße Drohung reicht. Nur kurz, die Frage der Ideologie ist, kann man nicht sagen, dass sie in der kritischen Psychologie nicht vorkommt. Beispielsweise in den ganzen Aufsätzen, die mit der Überschrift Funktionskritik argumentieren, ist Ideologiekritik drin. Und zwar, weil Ideologie dann meint, dass Herrschaftsverhältnisse verschleiert werden und dass die Psychologie dazu beiträgt, diese Verschleierung sozusagen auf die individuelle Ebene zu transportieren. Und da würde ich nur sagen, Michael, ich glaube nicht, dass Folk Psychology oder Folk Psychologie nur in diesem Grund, also mit den Gründen ist, sondern gerade auch die deterministischen Vorstellungen, das auch total, also sozusagen der ganze Begabungsbegriff oder ähnliche Sachen, die ganze Diagnostik, ist ja nichts weiter als eine Formulierung des Alltagsdenkens, wo Leute in Kategorien eingeteilt werden. Blödmann, Arschloch und so weiter sind im Prinzip alltagsdiagnostische Kategorien, nämlich wo von Gründen von Leuten abgesehen wird. Und diese Art von Denken wird sozusagen in der Diagnostik reproduziert. Kann ich jetzt gleich ein bisschen auch wieder Werbung machen für das gerade erschienene Buch über Störungen, wo Christina und ich nämlich diese Frage der Diagnostik auf die Weise behandelt haben. Aber für mich ist immer wieder die Frage, also ich glaube nicht, dass man sozusagen die gesellschaftliche und individuelle Ebene so, wie du sagst, zusammenbringen kann, sondern dass es ein zentrales Problem ist, dass jedenfalls derzeit da nochmal eine spezifische Kluft besteht, die man analysieren muss. Die Frage ist, wenn ich mit psychologischen Fragen zu tun habe oder mit dem, was ich auch praktisch mache, hier so als Prof an der Uni, wie weit komme ich eigentlich, wenn ich das, was ich tue, mit diesen, wie ich finde, nach wie vor formalen Exklusions- und Inklusionsüberlegungen mache. Ich will es an einem kleinen Beispiel erläutern, was meine Alltagspraxis gerade gestern und heute war, nämlich ich habe die Aufforderung einer Hochschule einer anderen Stadt bekommen, für jemand, der sich da beworben hat, auf eine Professur, ein Gutachten zu schreiben, dass er professorabel ist. So, deswegen bin ich die ganze Zeit immer schnell weggeflitzt und versuche, das irgendwie rechtzeitig hinzukriegen, weil die unverschämt kurzfristig mich darum gebeten haben. Der Typ, der sich da bewirbt, ist aber jemand, der kritisch-psychologisch orientiert ist. Insofern habe ich natürlich auch ein gewisses Interesse, da ein Gutachten zu schreiben, dass die sagen, ja genau, den müssen wir nehmen. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt tue, folge ich ja natürlich auch in gewisser Weise kapitalistischen Logik, das Lohnarbeit, ich folge einer Exklusionslogik, denn wenn ich sage, der ist aber total klasse, dann wird jemand anders möglicherweise nicht eingestellt. Was soll ich jetzt machen? Soll ich sagen, ja, also irgendwo, ich schreibe dir kein Gutachten, also ich kann das nicht übers Herz bringen, andere zu exkludieren? Oder was soll ich tun? Das ist doch keine Handlungsmöglichkeit. Das Problem dieser, dass man sozusagen bestimmte Kräfteverhältnisse verschiebt, in diesen Verhältnissen und dass das heißt, dass damit auch bestimmte Kräfte zurückgedrängt werden, halte ich nicht für problematisch, sondern für ausgesprochen wünschenswert. Ob das jetzt Exklusionslogik ist oder nicht, das sind doch Sachen von alltäglicher Lebensbewältigung und zwar im Interesse der Erweiterung der Verfügung. Ich habe im Beirat gesessen einer gewerkschaftlichen Studie, die gerade zu Ende gegangen ist, über das Verhältnis von Prekärbeschäftigten und sozusagen Stammbelegschaften. Und die Frage, wie eigentlich Solidarisierungsprozesse da in Gang gesetzt werden können, natürlich vor dem Hintergrund, dass diese verschiedenen Fraktionen der Proleten sich untereinander in gewisser Weise bekämpfen und ausgrenzen. Und die Möglichkeit, die da versucht wurde zu analysieren und zu gucken, ist, wie kann man diese Spaltung innerhalb der Proleten so überwinden, dass die Einflussmöglichkeiten des Kapitals zurückgedrängt werden. Halte ich für so eine Form von kleinem Klassenkampf. Und das ist natürlich, kann man jetzt sagen, da werden wieder andere Leute zurückgedrängt. Aber das finde ich doch prima. Das ist doch der zentrale Punkt. Ich komme damit Exklusionslogik nicht weiter. Ich bin absolut dafür, dass manche Leute in ihrer Macht total beschränkt werden. Ich bin dafür, dass Nazis aus den Parlamenten rausfliegen. Ich werde natürlich nie sagen, Nazis raus, Ausländer raus. Es sind total verschiedene Argumentationen. In dem einen geht es darum, dass Leute in bestimmter Weise handeln. In dem anderen geht es darum, dass sie in bestimmter Weise sind. Wenn ich jetzt natürlich sage, Nazis raus, Ausländer raus, dann treffen die sich draußen. Das ist sowieso eine Katastrophe. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Für mich ist der Punkt, dass die formale Exklusions- und Inklusionslogik mich nicht handlungsfähig macht. Und das ist mein Punkt. Und ich gehe von psychologischen Fragestellungen aus und muss sozusagen auch in meinem Handeln als Prof und andere müssen es in ihrem Handeln als berufspraktisch arbeiten, der andere müssen es in ihrer Rolle als Väter, Mütter und sonst wie, kriegen sie ständig damit zu tun. Und ich sehe nicht, wie ich damit weiterkomme. Das ist mein Problem. Was hätte ich tun sollen jetzt, was dieses Gutachten angeht, um zu vermeiden, dass ich nicht andere exkludiere? Okay, bevor wir jetzt die Diskussion ins Publikum geben, habe ich noch kurz eine Frage und dann wollte ich Stefan kurz noch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, weil er ja direkt angesprochen wurde, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja? Meine Frage wäre auch bezogen auf die Exklusionslogik, ob das eigentlich den Ausbeutungsbegriff ersetzt, der jetzt bei dir gar nicht vorkam, der für mich schon zentral ist zum Verständnis des Kapitalismus. Also du hast jetzt von Exklusion und Diskriminierung und so gesprochen, klar, gibt es auch. Was ist aber mit dem Ausbeutungsbegriff, wo drauf ja Mehrwertproduktion und so weiter basiert? Vielleicht kannst du da auch noch kurz was sagen. Okay, erstmal zu Moritz. Also ich habe den Eindruck, du verstehst diesen Begriff Exklusion jetzt wie so eine moralische Kategorie, sowas. Ja, du hast es formal genannt, aber ich hatte den Eindruck, du verstehst ihn moralisch und sagst jetzt ja, was soll ich denn tun? Du kannst verstehen, traue ich dir zu, dass du in diesen Strukturen handelst und na selbstverständlich hoffe ich doch, dass du ein wunderbares Gutachten schreibst, um den Kollegen dann in die Stelle zu bringen. Das schließt aber nicht aus zu verstehen, dass das natürlich auf Kosten von anderen geht, die diese Stelle nicht kriegen werden. Und worum es geht, ist doch nicht jetzt zu sagen, was ist die moralisch bessere oder richtige Handlung. Doch. Sondern es geht darum zu verstehen, unter welchen Bedingungen wir Entscheidungen treffen müssen, die perspektivisch in eine Konstellation gebracht werden sollen, wo es nicht mehr darum geht, dass jemand anders dann keine Lebenschancen mehr hat. Dass jemand anders diese Lebenschancen hat. Um das aber erkennen zu können, brauchen wir Begriffe. Wir müssen aber trotzdem alltäglich handeln. Wir müssen einkaufen gehen, wir müssen Gutachten schreiben, um Kollegen in bestimmte Positionen zu kriegen, die andere nicht mehr kriegen. Und wir müssen auch, was weiß ich, auf der Straße dafür sorgen, dass bestimmte Leute zurückgedrängt werden. Aber perspektivisch geht es darum, Verhältnisse zu schaffen, wo keiner mehr unter die Räder kommt. Auch die jetzt andere unter die Räder bringen. Ja, und dazu muss ich jetzt, hier und heute ein paar Leute exkludieren, um genau das zu erreichen. Ja. Das ist sozusagen der Widerspruch, das Problem. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es überhaupt nichts Richtiges gibt. So. Die Frage ist, wie kann ich Nein. das entscheiden? Da bin ich ganz bei dir. Okay. Trotzdem glaube ich, dass es nötig ist, diesen Zusammenhang immer präsent, analytisch verstehbar zu halten und nicht der Illusion zu erliegen, es gäbe eine richtige Handlung, die schon für sich dann abgeschlossen ist und dann ist die Sache erledigt. Nichts ist erledigt unter diesen Verhältnissen, sondern sie sind widersprüchlich. Und jetzt noch deine Frage zur Ausbeutung. Achso, ich dachte, wir hätten jetzt genug hier vorne diskutiert, dass wir mal die anderen gerne zurück. Ja, also. Okay, gut. Dann bitte ich euch um Fragen, Kommentare, Statements. Ja, ich versuche mal jetzt ein wahrscheinlich ein bisschen ungeordnet, aber ich finde schon, also ich bin jetzt noch nicht so lange habe ich mich jetzt mit kritischer Psychologie befasst, aber ich finde schon, dass dieser Ansatz als marxistischer Ansatz eigentlich nur Sinn macht, wenn er eben einen klaren Klassenstandpunkt hat. Und das schließt für mich eben ganz klar ein, dass es nicht das Gleiche ist, wenn du bei Schlecker an der Kasse stehst oder wenn dir der Laden gehört. Das ist ja sowohl ja, in der Therapie darum gehen müsste, in diesem Sinne Leuten Möglichkeiten zu vermitteln, trotz der Widrigkeiten der bestehenden Verhältnisse zu einer gewissen Handlungsfähigkeit zu gelangen. Und auch im Allgemeinen sich damit zu befassen, wie so ein Einzelner eben politisch verändernde Praxis eben leisten kann, trotz dieser Verhältnisse. Was für mich eben ja das ganz, ganz klar einschließt, dass man ja diesen Spagat halt hinkriegt, die zwischen dem stummen Zwang der Verhältnisse und andererseits halt Handlungsfähigkeit hinzukriegen. Und da finde ich, ist es eigentlich gerade in diesen Zeiten, wo das immer so aufgeweicht wird, von wegen alle sind gleichmäßig irgendwie den Zwängen unterworfen und der Ackermann, der muss ja auch gegen die anderen konkurrieren, finde ich das halt wichtig, dass man sich dann auf letztlich auch als kritischer Psychologe dann eben auf die Seite derjenigen stellt, die eben da ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und ja. Zuerst hier. Aber ich würde direkt antworten. Also, ich möchte eigentlich nur ganz kurz ein wenig Unbehagen an dem Begriff der Commons äußern. Ich mache das an einem Beispiel, weil es vielleicht dann dabei klarer wird, was ich damit meine. Als Musiker, ich mache noch manchmal Musik, nicht? Ich bin zum Glück Hobbymusiker, muss also nicht davon leben. Aber wenn ich dann sehe, wie Kollegen, die das sozusagen als Beruf ausüben, kommen, heißt ja dann in dem Falle, dass sie über lange Zeit komponieren, üben, in der Gruppe sich vorbereiten, auftreten und dafür letztlich dann, das ist natürlich innerhalb der Logik, nicht innerhalb der äquivalenten Tauschlogik, nichts bekommen, aber sie müssen von irgendetwas leben. Also eigentlich ist das ihre Arbeit, von der sie ihre Subsistenz dann bestreiten. Und wenn sie jetzt nun sich darauf einlassen, also sozusagen jenseits des Urheberrechts so ihre Erzeugnisse freizugeben als Common, ist das, das kann man auch auf Software und sonst so weiter übertragen, ist das zumindest innerhalb des jetzt noch herrschenden kapitalistischen Systems ein Problem, weil dann die Existenz nicht gesichert ist. Okay. Ja, stimmt. Aber das ist keine Kritik an dem Commons. Das ist eine Kritik, dass Commons heute nicht so einfach funktioniert. Aber eigentlich will ich auf den Klassending antworten. Und zwar hätte ich drei Punkte. Also erstens ist der Klassenbegriff zu einer Zeit ausgebaut worden, entwickelt worden, wo die Klassengrenzen noch viel einfacher waren. Im Moment sind die Klassengrenzen mehr als diffus. Also zu sagen, wem jetzt genau Schlecker gehört, da kann man jetzt auf die Familie verweisen. Aber die Leute, die das Ganze exekutieren, wenn man das so nennen will, sind Manager und Managerinnen, die unter den gleichen Lohnarbeitszwängen stehen. Also, und zusätzlich hat man noch innerhalb der Arbeiterinnenschaft totale Grenzen, Leute, die versuchen, gegeneinander zu konkurrieren. Also dazu sagen, das Proletariat zieht hinweg über mehr als eine Konkurrenzsituation. Das geht nicht um den einzelnen Arbeitsplatz, sondern besser verdienende, besser qualifizierte gegen Prekariat oder sowas. Zweitens muss man aufpassen, sowohl KapitalistInnen, wenn man die Kategorien da verwenden will, als auch ProletarierInnen unterliegen den Fetischformen. Christina oder Frau Keindl, Sie, Christina. Christina, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass die Kapitalisten wohl keinen Grund haben, das Zeug aufzuheben, was wir Kapitalismus nennen. Das ist halt auch für dich eine Aussage, die von den Lebensrealitäten von denen total absieht, weil die leiden da genauso. Also keine Ahnung, offenbar müsste man sich da die Statistiken nochmal genauer anschauen, aber so viel ich weiß, sehen die Statistiken für Leute, die Kohle haben, auch nicht nur positiv aus. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich will das jetzt nicht runterspielen, dass es denen irgendwie materiell besser geht. Aber man muss das an den Einzelfall diskutieren, inwieweit die besser leben oder sowas. Also die haben auch Gründe, das aufzuheben und die ganze Zeit Angst zu haben, dass man dann mal nicht mehr so viel Geld hat. Muss man auch. Der dritte Punkt ist der transformatorische Impetus, den versucht hat Stefan schon zu erklären. Also ich weiß nicht, man kann sich natürlich auf den Standpunkt der armen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen stellen und mit denen jetzt versuchen, gegen die Kapitalisten und Kapitalistinnen zu kämpfen. Aber man kann denen klare Freiräume einräumen und darum ist ja auch Klassenkampf ist ja ein reformistisches Ding. Das hilft ja auch Leuten. Das sagt ja niemand, dass das keinem hilft und dass man das nicht machen kann und nicht machen soll. Aber man soll darauf nicht im geringsten erwarten, dass sich irgendwas größer verändern wird. Und das kommt halt leider, schwingt es da sehr oft mit. In den 30ern haben die Leute auch gefeiert, dass die Menschen dass die proletarischen Schichten endlich anfangen, den Kapitalismus zu kritisieren. Da haben sie zwar noch die Juden und Jüdinnen kritisiert, das hat nicht ganz so gut funktioniert und sind dann dabei auch geblieben und sind nicht weiter fortgegangen zu einer richtigen Kapitalismuskritik. Da gibt es Diskussionen in der Linken darüber, dass sie fortschreien werden zur richtigen Kritik. Also man stellt sich da auf die Seite von einem Proletariat, das, wenn es an die Macht kommt, Sachen durchsetzen will, die man vielleicht gar nicht will und die sehr oft in autoritäre Tendenzen verfallen. Also ich weiß nicht, warum man unbedingt diesen Klassenkampf da behalten will. Als immanenter Kampf für bessere Lebensbedingungen, ja, aber sonst ist er diffus. Der Fetisch betrifft alle und von dem Transformationsaspekt kann man ihn auch verabschieden. Ich habe mich jetzt mal drangenommen. Mache ich gleich, aber ich habe mich mal drangenommen, weil ich ja auch nicht so gut aufzeigen kann. Ich habe aber eine Frage, die sich in gewisser Weise auf den Vorredner bezieht. Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass die Besitztümer letztendlich diffus werden. Du hast das so begründet, dass häufig irgendwelche Manager in verschiedensten Ebenen jetzt quasi die Arbeit der früheren Kapitalisten des 19. Jahrhunderts ausüben. Ich würde das anders sehen. Ich sehe da drin ein Problem, also wenn ich über Kapitalisten nachdenke, KapitalistInnen, dass heutzutage so viele Leute im Prinzip KapitalistInnen sind, nämlich schon allein dadurch, dass diese ManagerInnen häufig Anteile dieser Firma bekommen, damit sie besitzen, damit im Prinzip TeilkapitalistInnen sind und es noch viel weiter geht, wir alle Geld bei der Bank haben und gerade die, die vielleicht nicht nur ein Girokonto mit maximal BAföG-Höchstsatz haben, sondern auch ein bisschen anlegen, in Fonds anlegen, diese Fonds besitzen Firmen, diese Firmen haben wieder ArbeiterInnen, also sind so viele Leute heutzutage KapitalistInnen, TeilkapitalistInnen, die gleichzeitig aber auch Lohn arbeiten und vielleicht auch nicht in so einer hohen Stellung, dass ich persönlich ein Problem habe zu sagen, okay, wer ist jetzt eigentlich KapitalistIn, wer nicht? Und da auf diese reinen Besitzverhältnisse habe ich da schon ein Problem mit dieser Unterscheidung. Da würde mich auch einfach mal die Meinung interessieren von euch beiden, Morus und Stefan, die ihr da so stark euch zu geäußert habt, wobei ich natürlich keinen anderen ausschließen möchte, da sich zu äußern. Test, ja. Also offensichtlich dreht die Diskussion sich jetzt sehr stark um dieses, brauchen wir noch Klassenkampf, Klassenbegriff oder machen wir es mit Exklusionslogik? Ich finde diese Gegenüberstellung falsch, weil also gegen das Ganze, ihr habt jetzt viel gesagt, man weiß ja gar nicht mehr, wer gehört jetzt eigentlich noch zum Proletariat und so. Da würde ich jetzt schon, also auf einer analytischen Ebene ist es relativ einfach, dass halt alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, gehören dazu. Und alle, die das nicht müssen, zum Beispiel, weil sie als Ackermann schon so viel angesperrt haben, dass sie das nicht müssten, dann gehören sie eben nicht mehr dazu. Ja. Also das ist erstmal relativ simpel. Und umgekehrt, und ich finde auch aber diese Exklusionslogik-Geschichte völlig richtig. Natürlich ist es so, dass im Kapitalismus alle gegeneinander konkurrieren und alle sich gegenseitig ausschließen müssen. Nur der Witz ist, dadurch wird ja der Klassenbegriff nicht unnötig, sondern das ist halt eine spezifische Art und Weise, nämlich in dem Moment, wo ich gezwungen bin, meine Arbeitskraft zu verkaufen, muss ich auf eine bestimmte Art und Weise andere ausschließen. Also ich finde, das geht einfach um zwei ganz unterschiedliche Analyseebenen und man muss da nicht sich streiten. Also ich glaube, es gibt so ein bisschen ein Problem in unserer Diskussion, weil wir sind irgendwie von der Frage, was für eine Rolle der Marxismus oder marxistische Bezüge in der kritischen Psychologie spielen, zur Frage von Strategien von gesellschaftlicher Transformation übergegangen. Das ist ja sozusagen geradezu meine Dienstbezeichnung, deshalb rede ich da total gerne und total lange drüber. Ich habe aber so ein bisschen Zweifel, ob jetzt die Art, wie wir eingestiegen sind in die Diskussion, uns da richtig weiterbringt oder ob wir da nicht nochmal irgendwie neu mit anfangen müssen. Ich versuche jetzt trotzdem mal so ein paar Sachen, Punkt. Und ich glaube, ein Grund, warum das passiert, ist, darin gibt es auch ein bisschen ein theoretisches Problem, sage ich jetzt mal, weil das oft damit zusammenhängt, dass wenn über restriktiv und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zum Beispiel gesprochen wird, dann und Marxismus sozusagen dann schnell eine Diskussion anfängt von, ja, was müssen wir denn machen, um die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit sozusagen zu realisieren. Und dadurch, das ist, glaube ich, der Einstieg in diese Strategiedebatten. Das ist aber nicht das, wofür die kritische Psychologie zumindest da ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht überall unter linken Leuten über Transformationsstrategien reden kann. Ist, also schadet auch nichts, aber man muss, finde ich, also man muss irgendwie ein bisschen aufpassen, dass am Ende des Abends nicht das Gefühl zurückbleibt, dass die kritische Psychologie im Bereich Bezug Marxismus sozusagen sich streitet, ob man jetzt mit Commons oder mit dem Proletariat zum Kommunismus kommt. Das ist nicht der Gegenstand der kritischen Psychologie, wollte ich nur nochmal sagen. Ich glaube, also ich wollte zwei Sachen vielleicht zumindest dann trotzdem in dieser Diskussion, die wir jetzt auf... Naja, weil entweder fangen wir jetzt ganz neu an, das wäre ein bisschen fies, das würde nämlich heißen, alle, die bisher geredet haben, kriegen keine Antwort. Wir können uns aber da gerne auch jetzt einfach zu entscheiden, dann machen wir sozusagen einen Break. Oder wir machen halt jetzt so weiter, dass... war das für den Break? bisher, noch jemand für den Break? Naja, ihr seid aber doch ziemlich... Genau, man kann sozusagen das zumindest versuchen, auch rauszufinden, sozusagen, was sind innermarxistische Diskussionen. Und da finde ich, also zum Beispiel die Klassentheorie, um die wir jetzt sagen, oder die du da jetzt, die du kritisiert hast, oder wo du zumindest deine Fragezeichen dran gemacht hast, und auch die Frage sozusagen, wer gehört eigentlich zum Proletariat, das sind ja Fragen sozusagen, die man sich nochmal anschauen muss in der Unterscheidung zwischen dem analytischen und dem empirischen und dann auch noch dem emphatischen Klassenbegriff sozusagen im Sinne von der Hoffnung auf politische Veränderung. Ich glaube, dass zwei Sachen nicht stimmen. Ich glaube nicht, dass heute die Klassenlagen unglaublich viel differenzierter sind als früher. Ich glaube, das hat mit unserem schlechten Geschichtsbild zu tun, ehrlich gesagt. Weil wir haben, wenn wir an das Proletariat denken, potenziell sozusagen Filme von Ilja Ehrenburg oder jemand anders vor Augen, wo irgendwie sauber sortierte Herren mit Fahnen irgendwo hinmarschieren oder in großen Mengen sozusagen in gleicher Kleidung in die Fabrik einziehen. Das ist aber ein relativ knapper Zeitraum im Kapitalismus gewesen, wo das so war, und auch diese Herren haben irgendwie Frauen gehabt und ganz viele andere Arbeitsformen gab es sozusagen noch. Aber die meiste Zeit war das Proletariat sozusagen zerspalten in Schlafburschen und Heimarbeit und alles Mögliche. So. Ich würde auch sagen, dass sozusagen die Strategie, Beschäftigte dadurch ruhig zu stellen, dass man ihnen minimale Anteile am Unternehmen überträgt, das ist ja, glaube ich, eine relativ deutliche Herrschaftsstrategie, dass die recht erfolgreich ist, so wie zum Beispiel in den USA die Strategie erfolgreich ist, die Leute zu Hausbesitzern zu machen, sie zu verschulden und dann ihnen jederzeit deutlich zu machen, dass für den Fall, dass sie streiken und rausfliegen, auf jeden Fall das Haus weg ist. Das sind, glaube ich, in gewisser Weise, würde ich sagen, Strategien des Klassenkampfs von oben, die sehr erfolgreich sind und die sozusagen immer mal wieder zumindest, manchmal bricht sich es dann auch, aber die man, glaube ich, so leichter versteht. Und ich finde jetzt, also als kritische Psychologen können wir das, glaube ich, nicht machen, zu sagen, naja, und wenn die dann erstmal was haben, dann ist ja eh schon klar, dass die nie wieder aufbegehren oder dass die nie was ändern wollen oder so. Genauso wie wir nicht sagen können, sozusagen nur weil sie nichts zu verlieren haben, werden sie irgendwie sich an die erste Stelle der Revolution stellen. Das ist halt, so können wir zumindest innerhalb der kritischen Psychologie ja nicht sprechen. Und insofern, ich verstehe schon, was du sagen wolltest mit den Kapitalisten, die unterliegen sozusagen den allgemeinen Reproduktionszwängen des Kapitals. Das stimmt natürlich. Ich würde auch niemals sagen, die Leute haben keine Probleme. Ich glaube aber, dass man sehr wohl auch sagen kann, sozusagen, dass sich die Probleme des Kapitalismus auf unterschiedlichen Positionen innerhalb des Kapitalismus sehr unterschiedlich anfühlen. Und ich habe das jetzt nicht so, das war jetzt nicht nur so platt dahergelabert mit den 10 Jahren Lebenserwartungsunterschied, also bei uns schon, ja, da gibt es ja, das muss man, kann man ja Bangladesch noch daneben rechnen. Und das, glaube ich, ist so, also das wären zumindest Fragen, wo man sozusagen die kritisch-psychologisch inspiriert sich ein bisschen stoppen kann, sozusagen bei dem, was man als erwartbar von Verarbeitungsweisen und Handlungsweisen sozusagen von Leuten irgendwie in Frage stellen kann. Und natürlich kann man jetzt, wenn Leute sozusagen in politischen Projekten aktiv sind und sagen, damit werden wir jetzt die sozusagen die Gesellschaft verändern, kann man natürlich für den Fall zumindest, dass es ihnen auch ein Problem ist, auch die Frage stellen, ob es darin Widersprüche gibt, die sie sich vielleicht nicht ganz klar machen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo die Leute kein Problem damit hatten, insofern geht es mich auch eigentlich nichts an, aber es war ein politischer Gesprächskreis, wo es um Commons ging und um die Frage von Wohngruppen, die sozusagen Wohneigentum als eine Form von genossenschaftsähnlich sozusagen aufsetzen. Und die, das gibt es sehr oft, kennt ihr wahrscheinlich, ganz unterschiedliche Formen. Und wo dann ja ein Teil der Strategie ist zu sagen, wir entziehen Wohnraum dem Markt, um Gentrifizierung zurückzudrängen. Da bin ich theoretisch total dafür. In den konkreten Nachbarschaften ist allerdings so, dass zumindest in Berlin sind so viele Wohngruppen unterwegs, dass so viele Häuser dem Markt entzogen werden, sage ich mit meinen Anführungsstrichen, dass das ein Teil des Gentrifizierungsdrucks ist in den Nachbarschaften. Also in den Wohngruppen sind ja natürlich selber auch in gewisser Weise selektiv. Selten sieht man da sozusagen jetzt türkisch-immigrantische Wohngruppen in Mehrheit Häuser kaufen oder so. Zufall. Aber also so, das heißt jetzt nicht, dass man das nicht machen darf. Ich sage nur, die Widersprüchlichkeiten, die durchziehen sowieso diese ganzen Praxen. Und man kann sozusagen versuchen, durchaus auch mit sozusagen kritisch-psychologisch informierten Fragestellungen, diese Widersprüchlichkeiten so weit aufzudröseln, dass man zumindest, dass die beteiligten Leute zumindest nicht blind reinlaufen und dann hinterher sich wundern, warum sie sich sozusagen an bestimmten Punkten zerstreiten, die vielleicht gar nicht die zentralen Widersprüchlichkeiten darstellen oder so. Punkt. Ich hatte jetzt das Stichwort von Leonie bekommen. Und dann fällst du noch. Okay, alles klar. Ich mir gleich. Was ist jetzt? Klassenstandpunkt. Also nochmal, mir ging es nicht darum zu sagen, die Kategorie Klasse ist obsolet, sondern mir ging es einzig um die Aussage, über die Kategorie Klasse lässt sich sowas wie eine gesellschaftliche Transformation begründen. Und dann auch politisch umsetzen. Das ist der Punkt, um den es mir ging. Sondern deswegen habe ich auch kein Problem damit, von Ausbeutung oder sowas zu sprechen. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist die der gesellschaftlichen Transformation. Und warum ist das wichtig für Psychologinnen und Psychologen oder Menschen, die sich dafür interessieren? Weil es ums konkrete Handeln geht und zu verstehen, was machen wir, wenn wir dann Handlungsmöglichkeiten ergreifen. Und da finde ich es hilfreich, uns immer wieder konkret klarzumachen, dass ich zwar mir neue Handlungsmöglichkeiten erschließe, die aber eben nicht sozusagen für sich stehen, sondern in einem spezifischen Kontext stattfinden und zum Beispiel die Handlungsmöglichkeiten von anderen einschränken können. Und das sichtbar zu machen, heißt wiederum, dass ich mir überlege, kann ich das zum Beispiel vermeiden und Formen des solidarischeren Handelns finden? Meinetwegen dieses Problem mit dem Häuser vom Markt nehmen. Da wäre ja jetzt die kritisch-psychologisch informierte Fragestellung, wie gehe ich damit um, mit diesen Widersprüchen? Aber erstmal muss ich sie verstehen und sichtbar machen. Und meiner Meinung nach ist genau der Begriff oder der Vorschlag, das Exklusionslogik zu nennen, ein Zugang dazu, der viel geeigneter ist, sozusagen ein Ersetzungsvorschlag, als Arrangement mit den Herrschenden. Da gibt es dann einen kleinen Widerspruch zu dir, Christina. Ich würde nicht sagen, das ist eine Herrschaftsstrategie, wenn die Leute anfangen, Häuser zu kaufen. Jetzt mal wegen den USA oder so. Ich habe gesagt, es ihnen zu verkaufen ist die Herrschaftsstrategie. Das ist ein Unterschied. Die was zu verkaufen? Wenn sozusagen bewusst versucht wird, den Leuten Privateigentum an Häusern nahezubringen, dann ist das eine Strategie von oben. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute, die sie kaufen, das machen, um das sozusagen als Nein, das meine ich auch nicht. Ja, aber ich wollte problematisieren, ob man all diese Effekte einfach als Herrschaftsstrategie thematisiert oder ob das nicht tatsächlich Effekte sind, die eben der Kapitalismus aus sich heraus produziert und den Leuten dann eben als eine Möglichkeit der Absicherung nahelegt. Und die Leute greifen dann zu diesen nahegelegten Formen, um zum Beispiel das Angebot anzunehmen, Scheinangebot. Im Alter habt ihr dann ein Häuschen und könnt sicher sein. Also alles sofort zu Herrschaftsstrategien zu erklären, impliziert, da gibt es irgendwie ein Zentrum von Menschen, Herrschenden oder so, die überlegen sich, ja, wir machen das jetzt mal als Herrschaftsstrategie. Die haben das sogar aufgeschrieben, dass sie das als Herrschaftsstrategie machen, das kann man nachlesen. Ich finde das ein bisschen schnell und worum es mir geht, ist genau dieses Verhältnis von Exklusion und Inklusion, es ist nämlich immer ein Verhältnis, sich klar zu machen, sichtbar zu machen, zu thematisieren und dann eine Perspektive aufzumachen, verallgemeinerten Handelns in dem Sinne, dass perspektivisch, Richtungsbestimmung, wir nicht mehr langfristig andere davon ausschließen, auch diese Möglichkeiten zu nutzen. Das ist sozusagen eine strategische Orientierung, eine Richtungsbestimmung, die ich glaube, die nötig ist, um sonst zu kurzschlüssig zu sagen, das ist jetzt die angesagte richtige Handlung. Mir geht es also darum, die Widersprüche sichtbar zu halten. Zur Problematik der Widersprüche gehört eben auch zu kapieren, dass natürlich Commons keine Lösung sind. Unter unseren Bedingungen sind Commons eingebettet in die Kapitalverwertung, in Verwertungsstrukturen, wo sich natürlich auch individuelle Künstlerinnen und Künstler reproduzieren müssen. Aber so ist das nicht verstanden. Es gibt nicht einen Schnipp, eine Handlung, ihr müsst jetzt Commons machen und das ist die Lösung. Sondern das, was damit verbunden ist, ist die allgemeinere Überlegung, sich anzugucken, wie funktionieren Commons, was steckt da drin an alternativen Produktionsweisen und lässt sich das, wenn man es denn verallgemeinert, so konstruieren, dass sowohl Künstlerinnen und Künstler wie Bäuerinnen und Bauern wie Ingenieurinnen und Ingenieure gleichermaßen ein gutes Leben haben. Lässt sich also eine Struktur auf dieser Logik und Produktionsweise aufbauen, wo eben keiner mehr unter die Räder kommt, wo keiner mehr ausgeschlossen wird. Das ist die Fragestellung und die meine ich, dass die mit den Commons verbunden sind. Ja, darf ich auch nochmal? Jetzt, möchtest du gleich oder nochmal Fragen aus dem Publikum? Ich wollte einfach die Sachen Stellung nehmen, die jetzt gesagt worden sind, da stelle ich auch sein lassen. Okay. Ich wollte einfach gerade darauf eingehen, einfach nochmal mit der Vermögensverteilung und dass du gesagt hast, dass irgendwie jeder sich ja ein Haus kaufen kann und irgendwie jetzt von der Krise dann quasi unabhängig vom Geld wird, quasi von der Inflation nicht betroffen ist. Aber es kann sich natürlich auch nur jemand leisten, der das nötige Kapital im Hintergrund hat. Und letztendlich ist es doch auch so, wenn man sich wirklich anguckt, viele Statistiken anguckt, wie sich das Vermögen verteilt hat, dann ist es doch letztendlich so, dass die in den letzten, sag ich mal, 20 Jahren, nicht ganz, von der neoliberalistischen Politik profitiert haben, gesagt haben, ja, Staat schmälern, Sozialstaat schmälern und macht uns bloß keine Vorgaben, dass diejenigen jetzt auf einmal sagen, hey, die Banken kommen in die Krise, bitte helft uns Staat. Und das regt mich einfach total auf. Auf der einen Seite sind es diejenigen, die sagen, ja, Staat, mach uns keine Vorgaben, die unser Vermögen vielleicht schmälern könnten oder sonst was, die uns abverlangen, dass wir den Armen noch helfen oder sonst was. Und auf der anderen Seite heißt dann, ja, unser ganzes Kapital ist dabei zu verschwinden oder unsere Lebensversicherung und da soll der Staat dann auf einmal wieder eingreifen, da ist er dann wieder gut genug dafür und das kann ich irgendwo nicht einsehen. Und das ist irgendwie, das macht mich total rasend. Ja, jetzt nochmal Morus, Michael und dann sehe ich noch eine Meldung da. Also ich glaube, es ist niemand hier, der davon ausgeht, dass es ein sozusagen geschichtsphilosophisches, mächtiges Subjekt gibt, nämlich die Arbeiterklasse, die quasi als fleischgewordene Negation des Kapitals demnächst in Erscheinung tritt. Das glaube ich nicht, das hat eigentlich keiner. Ich finde auch, würde auch sagen, Geld macht nicht glücklich, würde sagen, kein Geld macht aber auch nicht glücklich. Diese Frage der Transformationsforschung, finde ich, ist also ungeheuer vielfältig und das müsste man eigens diskutieren. Ich habe gerade, obwohl ich ja nur ein kleiner Psychologe bin, mich mit dieser Frage befasst, indem ich eine, wie ich finde, hervorragende Übersicht aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelesen habe, welche Strategien gesellschaftlicher Transformation von verschiedenen gesellschaftlichen Trägern vorgeschlagen und diskutiert werden. Das fand ich ungeheuer informativ. Und da kann man jetzt versuchen, das jeweils dann sozusagen sich anzugucken. Ich glaube, dass alle diese verschiedenen Konzeptionen, ob sie jetzt auch sich mit Organizing erfassen und sonst wie, eigentlich immer darauf hinauslaufen, dass man gegen die Art und Weise, dass natürlich erstmal jeder gegen jeden in Konkurrenz gesetzt wird, durch den Versuch solidarischen Handelns das partiell außer Kraft zu setzen. Und wenn du jetzt völlig zu Recht sagst, dass damit aber natürlich nicht diese Konkurrenz totaliter außer Kraft gesetzt ist, sondern nur jetzt dadurch zur Durchsetzung von irgendwelchen Partialzielen, finde ich, spricht das nicht gegen solidarische Zusammenschlüsse. Und dass man das ab und zu, bedenkt, ist ja auch sinnvoll. Nur was nützt es mir, wenn ich jetzt sozusagen ständig darüber nachdenke, dass ich aber, wenn ich solidarisch bin, auch gleichzeitig wieder andere Ausschlusskriterien habe. Da komme ich, glaube ich, mit dieser Art von Doppelbödigkeit nicht weiter, sondern ich muss unterscheiden zwischen diesen sozusagen in der Tat langfristigen und dann letzten Endes auch kurzfristigen Geschichten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was bei Karstadt los ist, habe ich überhaupt keine große Mühe, zwischen der Belegschaft und Bensko zu unterscheiden und zu sagen, wer da die Macht hat. Und dass diese Bande die ganze Landstriche, ohne demokratisch legitimiert zu sein, in Angst und Schrecken versetzt, Leute freisetzt und so weiter und so fort, da weiß ich schon in gewisser Weise, wer der Gegner ist und mit wem ich mich dagegen zusammenschließe. Und dass das wieder gleichzeitig eine Ausgrenzung ist, ist, sagen wir mal, für mich geschenkt. Was ich wirklich auch nicht finde, Stefan, ist, wenn die Christina sagt, dass diese Häusergeschichte in den USA auch eine Herrschaftsstrategie ist, die formuliert worden ist, genau wie bestimmte Sachen von Hartz IV. Man systematisch nachlesen kann, schon zur Genese, dann zu sagen, das sei ja wie so ein bisschen Art verschwörungstheoretisch und das würde der Kapitalismus aus sich selber tun. Das ist kein subjektloses Geschäft, dieser Kapitalismus. Wenn ich auch zum Beispiel an die Frage des Kleinkredits denke, den haben sich auch bestimmte Leute ausgedacht und haben damit die Bedürfnisstruktur der Bevölkerung verändert. Früher mussten die Leute, früher, so als ich noch kleines Kind war oder so, oder noch früher, da mussten die Leute, wenn sie sich was kaufen wollten, sparen. So, das waren bestimmte Bedürfnisstrukturen der Befriedigung. Und dann kam der Kleinkredit und dann konnten die Leute Kredite aufnehmen. Und dann hat sich auch die Bedürfnisstruktur verändert, dass man gleichzeitig irgendwie schon machen kann. Wenn man sich mal die Reklamen von Saturn oder Mediamarkt oder so anguckt, wird damit total klar strategisch was gemacht. Und was passiert? Die Leute werden dadurch, dass sie die Kleinkredite aufnehmen, letzten Endes von den Banken quasi enteignet. Die kriegen nämlich dann in gewisser Weise das Geld. Und das sind für mich erstens Herrschaftsverhältnisse und zweitens Herrschaftsstrategien. Und die würde ich gerne ändern. So, und jetzt kann man sich darüber unterhalten, wie man das tut, aber dass das Klassenfragen sind, lasse ich mir so schnell nicht ausreden. Michael? Okay, vorhin gab es ja das Plädoyer für einen Break und ich würde versuchen, sozusagen das, was wir gerade diskutiert haben, mal zurückzubiegen auf psychologische Fragestellung. Ist das mein Mikro, was ich piep? Genau, und ich wollte hinweisen auf eine Untersuchung, die ich sehr interessant finde. Vielleicht kennt ihr die, ist eine Langzeituntersuchung in Großbritannien, die sogenannten Whitehall-Studien, die seit den 60er Jahren durchgeführt wurden mit Angestellten des öffentlichen Dienstes. Ich glaube, 20.000 Teilnehmerinnen wurden da in einer Langzeituntersuchung untersucht. Zuerst nur Männer, weil es eine Herzinfarktstudie war und man in den 60ern noch dachte, Herzinfarkt sei ein Männerproblem. Und es wurde dann schrittweise ausgeweitet. Und der öffentliche Dienst hat den Vorteil gegenüber der gesellschaftlichen Struktur, dass dort die Hierarchien sehr feinsäuberlich geordnet sind. Und was die Forscher zu ihrer Überraschung festgestellt haben, war, dass also die Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und insbesondere für psychische und psychiatrische Diagnosen unten in der Hierarchie sehr viel größer ist als oben und dass diese Unterschiede sich eben nicht nur zwischen ganz oben und ganz unten sind, sondern sich über die ganze Hierarchie erstrecken. Und das, ich kam darauf, weil Christina das mit der Lebenserwartung angesprochen hat. Lebenserwartung ist auch verschieden. Dann sind statistisch da verschiedene Dinge kontrolliert worden, weil die erste Sache, die man so sagt, naja, das liegt daran, weil der Pöbel unten, die Pförtner und die Schreibkräfte, die ernähren sich halt falsch oder die haben zu wenig Bewegung. Und dann hat man das rausgerechnet, oder die rauchen viel. Und dann hat man das rausgerechnet und dann hat man gesehen, naja, das erklärt eigentlich das immer noch nicht. Selbst wenn ich nur die Nichtraucher vergleiche und das Rauchen so rausrechnen, bleibt immer noch ein Unterschied. Und die Forscher haben dann auch die Frage gestellt, ja, es muss ja auch irgendwie erklärbar sein, warum zum Beispiel das Rauchen und der Alkoholkonsum in den unteren Schichten, wozu das den Leuten nützlich ist und warum das notwendig ist. Und die Erklärung, die sie zugrunde gelegt haben, ist eine stresstheoretische Erklärung. Natürlich sagen die Leute oben auch, dass sie Stress haben, aber im Grunde meinen sie nur, ich habe viele Termine. Der Stress, den die Leute unten haben, ist ein anderer als der, den sie oben haben. Und der Unterschied, hat die Whitehall-Studie, der Unterschied ist die Kontrolle, die die Leute über ihre Lebensbedingungen haben und über ihre Arbeitsabläufe. Und das unterscheidet die Stressoren voneinander. Das hat man dann in Befragungen konkretisiert und mit sogenannten objektiven Daten. Also man hat den Leuten sogar Blut abgenommen, hat die Blutwerte erhoben und hat auch die von den Blutwerten her festgestellt, dass also der Stresslevel unten sehr viel höher ist als oben. Und das sind sozusagen interessante psychologische Fragen. Und wenn ich vorhin gegen das Subjekt polemisiert habe, ist das, wenn wir halt nur von Subjekten reden, sozusagen diese, natürlich sind auch Kapitalisten Subjekte und so weiter und so fort. Brecht hat mal gesagt, dass das Verdienst der Psychoanalyse ist, herausgefunden zu haben, dass auch die Kapitalisten eine Seele haben. Jedenfalls, natürlich haben die auch, sind die auch Subjekte, haben auch eine Subjektivität, es können auch einzelne von denen leiden und sich rausziehen aus der Sache, was die unten nicht können so leicht. Engels zum Beispiel, genau. Genau, aber da sind wir, glaube ich, bei so einer, wie soll ich sagen, marxistischen oder soziologisch informierten, wie immer man das nennen möchte, Konkretisierung von psychologischen Fragestellungen. Okay, wir hatten, glaube ich, noch ein paar Fragen. Da oben war eine. Dann hier hat mich da irgendwo. Okay, ihr habt schon Mikro, super. Ich danke der Graf für den Beitrag. Ich war vorhin auch kurz versucht zu fragen, was denn das Psychologische an der marxistischen Psychologie ist, weil es immer sehr schwierig ist, im Streitgespräch mit Dozentinnen, die so sind wie, wir machen ja Psychologie und keine Politik und jede Psychologie muss unpolitisch sein, dann nicht in genau, wie auch die Diskussion jetzt gerade meines Empfindens nach, die Kurve genommen hat, dann nur noch auf politischer Ebene zu argumentieren und eben nur noch sich über Gesellschaftsstrukturen aufzuregen und eben nicht mehr den Bogen zu kriegen, warum studiere ich eigentlich Psychologie, was mache ich eigentlich hier? So, und das danke nochmal für diesen Input gerade. Ansonsten hätte ich noch eine Frage, gerade wegen, was ist das Marxistische an der kritischen Psychologie und warum Marxismus so als Analyseebene der Wahl? Weil ich für mich selber auch weniger mit Herrschenden als mit Herrschaft selber argumentiere, wenn ich mich über Dinge aufrege. Weil ich halt denke, der Mensch ist auch oft einfach nur Kind der Strukturen, in denen er oder sie groß wird. Und solange ich eben ungleich verteilte Privilegien habe, solange ich Ressourcenvorteile hier und dort habe, werde ich, glaube ich, als Mensch immer versuchen, die nach oben hin mehr zu kriegen, aber nach unten hin auch zu verteidigen. Und das macht diesen Klassenbegriff für mich auch sehr schwierig, weil ich sehe, dass genauso viel Gebäsche hier nach unten funktioniert, egal an welcher Stelle ich irgendwo im System stehe. Und deshalb die Frage von meiner Seite aus, warum, wenn jetzt Herrschaft als das etwas krankmachende Element schon identifiziert ist, warum dann das nicht eine anarchistische Psychologie nennen und eine marxistische? Warum das nicht eine anarchistische Psychologie nennen? Also das ist jetzt eine Ebene, aus der ich immer komme. Also für mich ist die Anarchie irgendwie der anstrebenswertere Zustand als der Kommunismus. Und ja, warum der Marxismus? So. Dass ich keine anarchistische Theorie kenne, mit der es möglich gewesen wäre, den Zusammenhang von Natur, Individual- und Gesellschaftsgeschichte auf die Weise zu rekonstruieren, auf die das geschehen ist. Ich habe überhaupt nicht gesehen anarchistische Sachen, ich habe selber gewisse Tendenzen dazu. Aber es ist ja nun sozusagen ein historisches Phänomen, dass sozusagen mit diesem Denken von Marx in den drei Dimensionen, die ich versucht habe zu zeigen, sozusagen die kritische Psychologie entstanden ist. Und ich glaube, dass sie in der Weise nicht hätte entstehen können ohne diesen Bezug. Und wenn du jetzt zum Beispiel meinst, das müsste auch mit Anarchismus, oder wer hätte das möglich sein müssen, ist es ja eine interessante These, dann müsste man nur gucken, was jetzt jeweils die Bezüge wären, mit denen das möglich gewesen wäre. Und wenn jetzt zum Beispiel rauskäme, dass man unter Bezug auf bestimmte anarchistische Theorien sozusagen diesen von mir erwähnten Zusammenhang von Natur, Gesellschafts- und Individualgeschichte viel präziser und besser erklären kann, wie sofort dabei. Also insofern, das ist einfach erstmal ein historisches Faktum, dass das so ist und dass man damit gewisse Sachen hat erkennen können. Aber um es klar zu sagen, wenn diese Bezüge veralten, habe ich gesagt, veraltet auch die kritische Psychologie, und wenn die nichts mehr wert sind, ist auch die kritische Psychologie weg. Und möglicherweise lachen sich die Leute in 100 Jahren tot, wenn sie lesen, was wir hier diskutiert haben. Das weiß man gar nicht, weil völlig andere Sachen sind. Nur im Augenblick ist es so, dass ich das eben so noch nicht sehe, sondern dass da dieser Bezug für mich nach wie vor irgendwie sinnvoll ist und dass die Fragen, die wir eben auch schon hatten, also wie kann ich Begründungen von Menschen rückbeziehen auf gesellschaftliche Verhältnisse? Wie kann ich diese Funktionalitäten deutlich machen? Wie kann ich sozusagen die Klassifikation von Menschen auf eine bestimmte Weise so analysieren, dass sozusagen die Schädlichkeit deutlich wird und dass aber auch die Funktionalität in der kapitalistischen Reproduktion, da sind wir uns wieder einig, sozusagen deutlich wird. Wie kann ich analysieren, dass sozusagen das, was normalerweise in der Erziehung passiert, sowohl in den alten autoritären wie in neuen neoliberalen Varianten, sozusagen der Systemerhaltung dient, finde ich, dass da sozusagen diese marxistischen Bezüge sozusagen für mich einen analytischen Wert haben. Was nicht heißt, um das nochmal zu sagen, dass man sich dabei in allen Fragen einig sein muss, wie sich das ja auch eben gezeigt hat, sondern dass man da unter Bezug auf verschiedene Punkte verschiedener Meinung sein kann. Es kann auch zum Beispiel sein, und das ist zum Beispiel auch so, dass bestimmte Rekonstruktionen des Psychischen wirklich revidiert werden müssen unter dem Umstand, dass das Konzept der gesellschaftlichen Natur sozusagen reformuliert werden muss unter dem Einfluss sozusagen der neueren Genetik. Die ideologiekritische Funktion dieses Konzepts ist damit nicht weg, aber es muss reformuliert werden. Ist auch zum Teil schon passiert. Sowohl im Forum Kritische Psychologie als auch bei Vanessa Lux, beispielsweise im Buch. Aber das sind die Bezüge. Und sobald jemand sagen kann, dass es aber eigentlich vernünftiger und mal wieder dieses große Wort Emanzipation, der Emanzipation dienlichere Bezüge für eine gesellschafts- und herrschaftskritische Psychologie geben kann, würde ich sagen, ich schmeiße den ganzen Kram weg. Nur das habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Ich glaube nicht aus dogmatischen Gründen, sondern weil ich bislang einfach mich mit den Sachen doch relativ auseinandergesetzt habe und mit anderen Konzeptionen mich auch auseinandergesetzt habe, wie ihr alle wisst, außer Lacan, da kann ich nichts mit anfangen, dass da das eben für mich noch diese Art von Gültigkeit hat mit der permanenten Weiterentwicklung. Ja, okay. Uns rennt, glaube ich, ein bisschen die Zeit weg. Es geht bis 21 Uhr. Ne? Ich wollte noch mal zurückfragen. Hatte ich so verstanden, dass du gesagt hast, sozusagen, es sollte doch gegen Herrschaft generell gehen. Warum dann nicht anarchistisch? Das war der Punkt, oder? Genau, und dazu wollte ich sagen, also ich würde sagen, dass das, glaube ich, nicht unbedingt die, oder so würde ich zumindest nicht die Differenz verstehen von Anarchismus und Marxismus, und die Frage wäre für mich auch, ob diese Differenz heute noch so wichtig ist, oder an welchen Stellen sie wichtig wird. Also es gibt so konkrete Beispiele, wo es dann doch wieder wichtig wird, aber Anarchistinnen, Anarchisten und so weiter unterscheiden sich ja auch nochmal untereinander in vielen Fragen. Aber das würde uns, glaube ich, auch wieder weg von so Psychologiefragen führen, denke ich. Also ich mache es mal ein bisschen stärker. Weder ist im Marxismus die Vorstellung, also Marxismus als Theoriegebäude von Marx, darüber rede ich jetzt, ja, geht es darum, dass die Arbeiterklasse das schon regeln wird, noch, dass sie das als einzige, also, okay, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber vor allem nicht, dass Marxismus sich gegen Herrschende richtet, statt gegen Herrschaft, ist, glaube ich, einfach nicht aufrechtzuerhalten. Also, weil die, man kann ja, also, und zwar ist es, glaube ich, jetzt wichtig, einerseits zu sehen, wie ist die Kapital- und Herrschaftsanalyse bei Marx, da habe ich starke Differenzen zu dem, was jetzt Stefan sozusagen darstellt, die beziehen sich nicht darauf, dass ich sagen würde, Marx sagt überall, es geht um Personen. Also sozusagen, das glaube ich ist schwierig. Und dann gibt es natürlich auch für die Fragen, die wir aufgeworfen haben, Rassismus, Exklusion, alle möglichen anderen Formen von Herrschaftsverhältnissen, jeweils marxistische Analysen und Theorieansätze. Also der Marxismus im großen, pluralen Sinne ist ja jetzt nicht was sich sozusagen in den, was weiß ich, 40 Bänden von Marx abspielt, sondern was eine gesamte Wissenschaftstradition entwickelt hat, in denen es auch Rassismustheorien und alles Mögliche gibt, die auch wiederum jeweils revidiert werden. Also was ja, wo man dann sozusagen ein bisschen in dieser Tradition auch gucken kann, was passt da. Meine Kenntnis vom Anarchismus bezieht sich stärker auf politische Strategien oder politische sozusagen, also wie sollten wir Veränderungen erreichen? Es mag sein, dass ich da was alles nicht ausreichend zur Kenntnis genommen habe, aber ich glaube, dass das einfach nicht kompatibel ist. Was es gibt, ist zum Beispiel, dass Holzkamp versucht hat, in dem Buch über Lernen die Analysen von Foucault zu Lernanordnungen und Schule auf die aktuellen Situationen zu übertragen. Und ich fände, da zum Beispiel, finde ich, kann man sehen, dass das zum Teil ganz gut klappt. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn er seine früheren, stärker auf Produktionsweisen bezogenen Analysen oder Schulkritiken sozusagen damit eingebaut hätte, damit man irgendwie sieht, wie sich das eine auf das andere denn beziehen kann. Aber so, es gibt auch dort sozusagen mal andere Institutionsanalysen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du halt diese verschiedenen Linien, die sich so als Spaltungslinien durch die Gesellschaft ziehen, da in den konkreten Formen irgendwie aufsuchen kannst. Und übrigens wollte ich, glaube ich, jetzt nur rein empirisch sagen, dass die Solidarität bei den Unteren schlechter ist als bei den Oberen, ist empirisch, glaube ich, nicht richtig. Also, weil du gesagt hast, sozusagen die Unteren bashen nach unten noch viel mehr als die Oberen sozusagen, nur weil man glaubt das immer leicht. Aber es ist gar nicht so, dass die Solidarität der Schlechtgestellten zu den noch Ärmeren per se schlechter ist. Okay. 5 Minuten überzogen. Ich fand es bisher eine spannende Diskussion. Ich hoffe, ihr auch. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich die Diskussion hiermit schließen. Wir können ja draußen beim Bier noch weiter diskutieren.